Die Gendarmen kamen und sagten, wir müssten fort. Und wir hatten nur ein paar Stunden, in denen wir alles vorbereiten sollten. Anfangs waren alle wie vor den Kopf geschlagen. Dann war es ein einziges Durcheinander. Als erstes bin ich zu Leila Hanim gelaufen, denn schließlich war ich ihre Dienerin. Es war seltsam, wie sie die Nachricht aufnahm. Sie schien sehr aufgeregt, aber ich war zu sehr in Eile, um mir deshalb Gedanken zu machen. Sie gab mir Geld für die Reise. Dann stürmte ich wieder zum Haus meiner Eltern, wo meine Mutter versuchte, Ordnung in alles zu bringen. Mein Vater war schon sehr betrunken. Und meine Mutter schüttelte ihn und gab ihm Ohrfeigen und sagte, du nichtsnutziger Hurenbock, ich lass dich einfach hier. Tja, zu dem Zeitpunkt kam mein Mann, Gerasimos, und sagte ganz nüchtern, los, wir brechen auf, komm ins Haus und suche alles zusammen, was du mitnehmen willst und pack etwas zu essen in einen Korb und so viele Wasserflaschen, wie wir tragen können. Und dann geht's los. Wie meinst du das, fragte ich. Sicher geht es los. Er sah mich an, ganz besonnen. Er sagte, wir nehmen das Boot. Ich war entsetzt, meine Mutter ebenso. Das Boot, fragte ich. Ich bin noch nie aufs Meer gefahren. Was ist mit meinen Eltern? Deine Schwestern können sie begleiten. Du und der Junge kommen mit mir. Meine Mutter und mein Mann blickten sich fest ins Gesicht mit einer unerbittlichen Aufrichtigkeit, hart wie Stahl. Meine Mutter sah mich an und sagte, »Du solltest tun, was dein Mann sagt. Wir kommen schon zurecht. Mach dir keine Sorgen um uns.« »Aber Anna«, sagte ich. Doch meine Mutter legte mir den Finger an die Lippen. »Geh mit deinem Mann«, sagte sie. »Du gehörst zu ihm. So Gott will, sehen wir uns wieder.« »Wir fahren nach Kefalonia«, erklärte mein Mann. »Kannst du dir den Namen merken?« »Kefalonia«, sagte meine Mutter. »Sag es noch einmal«, sagte mein Mann. »Sag es, bis du es dir gemerkt hast. Kefalonia«, sagte meine Mutter. »Kefalonia. Kefalonia, Kefalonia, Kefalonia. Kefalonia. Kannst du es dir merken?«, fragte mein Mann. »Kefalonia«, wiederholte meine Mutter aus zugeschnürter Kehle, die Augen voller Tränen. »Wenn ihr nach Griechenland kommt, fragt, bis ihr nach Kefalonia kommt, und da fragt ihr nach der Familie Drapanitikos. Und wenn es Gottes Wille ist, findet ihr uns.« »Drapanitikos«, wiederholte meine Mutter, »Drapanitikos, Drapanitikos.« Mein Mann küsste ihr die Hand, drückte sie sich an die Stirn, dann ans Herz, und dann umarmte er meine Mutter und danach meine Schwestern. Er küsste auch die Hand meines Vaters, obwohl der schon torkelte und aussah, als ob ihm jeden Moment schlecht würde, weil er wie üblich getrunken hatte, um seinen Zahnschmerz zu betäuben. Levon der Armenier hatte ihm ja nun doch nicht auf seine Kosten die schlechten Zähne ziehen lassen, weil die Armenier allesamt abgeholt worden waren, bevor der Zahnarzt das nächste Mal kam. Ich küsste meine Mutter und meine Schwestern, und um ehrlich zu sein, war ich zu benommen zum Weinen. Ich lief, um meinen Mann einzuholen, der sich schon auf den Weg gemacht hatte, und fragte, »Wieso Kefalonia?« Und er antwortete, weil es der einzige Ort in Griechenland ist, von dem ich je gehört habe. Mein Großvater kam von Kefalonia. Er hieß Gerasimos Drapanitikos und ich bin nach ihm benannt. Er ist als Schiffbrüchiger hier ans Ufer gespült worden und er lernte meine Großmutter kennen und fuhr nie wieder nach Hause. Er hat immer gesagt, es ist das Schicksal der Leute von Kefalonia, dass sie in die Welt ziehen und kaum einer ist in der Heimat begraben. Für ihn war es ganz natürlich, dass er hier starb. »Warum heißt du nicht Drapanitikos?« »Ist eben so, das war sein zweiter Name, und hier haben die Leute ja alle nur einen.« Fast im Laufschritt gingen wir den Hügel hinter dem Haus hinunter, und deshalb sprachen wir nur in kurzen Sätzen, weil wir zu atemlos waren. »Wo liegt Kefalonia?« »Irgendwo im Westen. Wir fragen uns durch, und wenn wir dort sind, suchen wir die Familie Drapanitikos. Dann sind wir nicht namenlos in einem Land voller Fremder. Was ist mit meiner Mutter und meinen Schwestern? Das Boot ist nicht groß genug. Wir würden sinken, und das wäre das Ende für uns alle.« »Warum müssen wir denn überhaupt das Boot nehmen? Wir können doch mit den anderen mitziehen und dann weiter nach Kefalonia.« Er blieb stehen und sah mir fest in die Augen, und dann sagte er, »Zunächst einmal, weil das Boot alles ist, was ich habe. Solange wir am Meer sind, ganz egal wo, kann ich mit dem Boot unseren Lebensunterhalt verdienen. Und zum Zweiten, ich traue diesen Gendarmen nicht. Denk doch nur daran, was mit Levon und den anderen Armeniern passiert ist. Nicht mal eine Tagesreise weit sind sie gekommen, da waren sie schon tot. Das haben alle erzählt. Aber das waren Kurden, die sie abgeholt haben, Krieger, wilde Männer aus dem Osten, nicht mal richtige Soldaten. Jeder weiß, dass die Kurden die Armenier hassen. Das hier, das sind Gendarmen und sie haben nichts gegen uns. Trotzdem, sagte mein Mann, hast du irgendwo Pferde oder Wagen gesehen? Haben sie irgendwas, woraus wir ein Lager bauen können? Hast du Proviant auf Eseln oder Maultieren gesehen? Wenn du mich fragst, wir können froh sein, wenn wir überhaupt irgendwo ankommen, ohne dass die Hälfte umgekommen ist. Aber meine Mutter, sagte ich, meine Schwestern. Noch einmal sah er mich streng an und sagte, du hast die Wahl. Ich verlange es nicht von dir. Du bist meine Frau, aber ich will dir nichts befehlen. Wenn du lieber mit deiner Mutter gehen willst, sehen wir uns in Kefalonia, wenn ihr die Trapaniticus gefunden habt. Es war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich wählte nicht zwischen zwei verschiedenen Pflichten. Ich musste wählen zwischen zwei Arten von Liebe. Und ich habe meine Familie nie wiedergesehen und habe nie erfahren, was aus ihnen geworden ist. Und während wir unten am Strand waren und Proviant und Wasser im Boot verstauten, geschah etwas Entsetzliches. Es überschattete die ganze Reise und hat mich begleitet für den Rest meines Lebens. Oft träume ich davon und nicht einmal, wenn ich mitten in der Nacht aufstehe und einen großen Schluck Raki nehme, gehen mir die Bilder aus dem Sinn. Ich glaube, es war schlimmer als der Abschied von meiner Familie, denn damals wusste ich ja noch nicht, dass ich sie nie wiedersehen würde. Ich habe euch sicher von Philothea erzählt, meiner Freundin seit Kindertagen. Sie war einem Ziegenhirten namens Ibrahim versprochen, auch ein Freund von Kindheit an. Philothea war so hübsch, sie hätte den Sultan heiraten können, aber sie wollte Ibrahim, weil sie sich schon immer geliebt hatten. Die Eltern hatten es schon abgesprochen, als die beiden noch Kinder waren. Und ein Ziegenhirte ist ja auch gar keine schlechte Partie, weil er für das Hüten bezahlt wird. Andere sahen das ganze Jahr über kaum einmal eine Münze. Im Vergleich zu denen wäre sie reich gewesen. Allerdings hätte sie zu seinem Glauben übertreten müssen, das war der einzige Nachteil, aber damals war das bei uns keine große Sache, wenn eine Frau einen Muslim heiratete und seinen Glauben annahm. Jeder hatte ein bisschen von jedem Glauben, und oft kamen die Muslime sogar in unseren Gottesdienst und standen dann hinten, die Arme verschränkt. Weiß auch nicht, warum sie immer die Arme so hielten. Jedenfalls hätte Philothea weiter zum Bild der Jungfrau gehen können, ob sie nun Muslimin war oder nicht. Es war nicht wie heute, wo man nur das eine oder das andere sein darf. Ich nehme an, als die Gendarmen kamen, um die Christen fortzubringen, lief Philothea los und suchte Ibrahim, denn sie waren ja noch nicht verheiratet. Und sie hätte mit fortgemusst. Ich weiß nicht, was die beiden zueinander gesagt haben. Das kann man nur erraten. Das Schlimme war, dass Ibrahim nicht mehr ganz richtig im Kopf war, seit er aus dem Krieg zurück war. Und beide Familien warteten, dass er wieder zu Sinnen kam. Wäre er nicht wahnsinnig gewesen, dann hätte er Philothea wohl auch nicht von der Klippe gestoßen. Ich sah sie hoch oben. Sie liefen hin und her, was sehr merkwürdig aussah, und sie brüllten sich an und fuchtelten mit den Armen, aber ich konnte nicht hören, was sie sagten. Ich sah, wie sie sich die Hände an den Kopf pressen oder vor die Augen hielten oder einer den anderen am Ärmel zerrte. Man kann sich ausmalen, was für eine Aufregung das war, gerade wo sein Verstand ja noch immer verwirrt war. Für mich sah es nach einem Streit aus, und Ibrahims riesige Dogge bellte dazu und sprang sie an und machte alles noch schlimmer. Dann sah ich, wie Ibrahim einen Satz nach vorn machte, und Philothea strauchelte und fiel. Sie schlug auf einen Felszacken ein paar Meter unterhalb der Klippe und prallte davon ab wie ein Stück Holz. Und dann stürzte sie gerade herunter und schlug auf den Steinen am Fuß der Klippe auf, mit solcher Macht, dass sie wieder hochgeschleudert wurde. Und dann blieb sie ein paar Schritte weiter auf dem Kies liegen, direkt am Strand. Gerasimos und ich waren einen Moment lang wie gelähmt und sahen uns nur mit weit aufgerissenen Augen an. Dann lief ich zu Philothea hin und drehte sie auf den Rücken. Ich kam mir vor wie eine Maschine, denn ich spürte nichts. Die Gefühle kamen erst später. Ich bringe es kaum über mich, euch zu beschreiben, in was für einem Zustand sie war. Wenn ich es mir überlege, gibt es über Philothea eigentlich nicht viel zu sagen. Ich meine, sie war nicht klug und sie war nicht lustig und eigentlich auch nicht besonders interessant. Sie wusste nicht viel. Sie war kein gebildeter Mensch. Sie hatte auch nicht viel Fantasie. Im Grunde gab es nur zwei Dinge, die sie bewegten. Das eine war ihre Schönheit, das andere die Sehnsucht nach Ibrahim. Die Schönheit wäre gewiss verflogen, wenn sie erst einmal Kinder gehabt hätte. Und es hätte ihr nicht mal etwas ausgemacht, denn als Mutter hat man für solche Eitelkeiten keine Zeit mehr. Man könnte fast sagen, eigentlich war Philothée gar nichts Besonderes. Sie lebte in einer sehr engen Welt und war für ein ganz gewöhnliches Leben bestimmt. Ich glaube, wenn sie alt geworden wäre, hätte man ihre Lebensgeschichte auf einer halben Seite aufschreiben können. Und wäre sie nie geboren worden, hätte es für die Welt keinen Unterschied gemacht. Aber alle, die sie kannten, hatten sie gern. Sie war so sanft und gutmütig. Sie kannte keine List und keine Bosheit, und außerdem war sie wunderschön und hatte auch gern Schönes um sich. An ihrer Miene, ihren Gesten sah man, dass sie ein guter Mensch war. Für das Entsetzen, als ich sie dort am Fuß der Klippe liegen sah, habe ich keine Worte. Denn der Fels hatte in ihrer Schönheit tiefe Spuren hinterlassen. Keine Kratzer, sondern tiefe Risse. Sie waren gezackt und voller kleiner Steine. Ihre Kleider waren in Fetzen. Die Haut im Gesicht war an manchen Stellen bis auf die Knochen abgeschürft. Und die Nasenspitze fehlte. Ich versuchte, ihr das Blut aus den Augen zu wischen, aber es strömte immer Neues nach. Ich sagte, »Philothée, Philothée, Philothée«, und spürte die Trauer und die Wut in mir aufsteigen. Sie hörte mich, denn sie sagte ganz leise, »Drosulakimu«, und sie lächelte ein wenig, als sei sie in Gedanken bei mir, und als ich ihren Kopf aufstützen wollte, lief ihr Blut aus dem Mund und die Wangen hinunter. Leila Hanim hatte mich so genannt, und Philothée hatte es von ihr gelernt. Nach einem Augenblick legte mir Gerasimos die Hand auf die Schulter und sagte, sie ist tot, und ich wusste, dass er recht hatte. Da sah ich, dass Ibrahim und sein Hund an den Rand der Klippe gekommen waren, zwei kleine Flecken, die zu uns herunterblickten, und mich packte die Wut tief in meiner Seele. Ich war wie eine Besessene. In meiner Verzweiflung brüllte ich Flüche hinauf zu Ibrahim. Und jetzt kehren sie zurück und verfolgen mich, und ich fahre aus dem Schlaf hoch und höre sie aus meinem eigenen Munde kommen. »Nie sollst du einen Sohn haben«, brüllte ich, »keinen Menschen sollst du haben, der dich dereinst ins Grab legt, keine Tochter, die um dich trauert. Blut soll aus deinen Augen strömen, deine Ohren sollen voll Heulen sein, dein Bauch sei mit Steinen gefüllt. Ich habe keine Ahnung, von wo die Flüche kamen, denn ich hatte so etwas noch nie im Leben gehört.« Wenn sie jetzt in Gedanken wiederkehren, diese türkischen Wörter, die einem hier so fremd vorkommen, wenn ich höre, wie sie aus meinem tiefsten Innersten hervorbrechen, dann halte ich mir die Ohren zu, aber nichts kann diesen Klang vertreiben, die Flüche, die ich nicht vergessen kann. Ich war rasend vor Wut, und im Grunde spüre ich diese Wut bis zum heutigen Tag in mir. Manchmal hat sie mir Kraft gegeben, aber glücklicher wäre mein Leben ohne sie gewesen. Das einzige andere Mal, dass ich solche Wut gespürt habe, das war, als ich dazukam, wie mein Sohn Mandras einer Frau Gewalt antun wollte, und da habe ich ihm gesagt, von jetzt ab ist er nicht mehr mein Sohn. Ich verstoße dich, ich kenne dich nicht mehr, habe ich gesagt. Lass dich in meinem Haus nicht mehr blicken, ich will dich nie wieder sehen. Ich wende mich ab von dir und mein Fluch soll dir in den Ohren klingen. Keinen Frieden sollst du finden, das Herz soll dir in der Brust zerspringen und sterben sollst du allein und einsam. Und dann sagte ich noch, raus hier, bevor ich dich totschlage. Es war ein schwerer Fluch, aber nichts im Vergleich zu dem, was ich Ibrahim an den Kopf warf. Und das, wo Ibrahim ein Freund aus Kindertagen war, den alle gern hatten. Ich habe oft überlegt, ob die Flüche, die da aus meiner Seele heraufkamen, ein Zeichen sind, dass ich ein schlechter Mensch bin. Oft frage ich mich, ob Ibrahim durch meine Schuld verflucht ist bis ans Ende seiner Tage. Als ich mit meinen Flüchen fertig war, stand er einfach nur reglos da. Und noch genauso stand er, als wir schon draußen auf See waren. Meinen Sohn Mandras habe ich dann natürlich doch nicht verstoßen. Ich liebte ihn, wie eine Mutter nun einmal einen Sohn lieben muss, und man verstößt einen Sohn nicht, selbst wenn man es im Zorn gesagt hat. Wenn ein Mensch ein Kind verliert, das ist das Schlimmste, was ihm überhaupt geschehen kann. Mandras ist auf See geblieben. Genau wie mein Mann Gerasimos. Und jetzt sitze ich hier auf Kefalonia und habe keinen einzigen Angehörigen mehr. Ich bin ganz allein auf der Welt, weil ich mich entschieden habe, bei Gerasimos zu bleiben, damals, als ich die unmögliche Wahl treffen musste. Und dann hat mein Mann mich zur Witwe gemacht und mein eigener Sohn macht mich zur Waise. Trotzdem will ich mich nicht beklagen, missversteht mich nicht. Ich habe meinen Anteil am Glück gehabt und es gibt vieles, wofür ich dankbar bin. Ein Zuhause kann auch anderswo sein, nicht nur an dem Ort, an dem man geboren ist. Und jetzt erzähle ich euch, wie wir von Anatolien nach Kefalonia gekommen sind. Ich bin Aische. Am Morgen, an dem die Christen fortgegangen waren, blieben viele von uns fassungslos zurück. Und wir waren furchtbar unglücklich und machten uns Sorgen um sie. Also beschlossen einige von uns, dass sie den Christen nachgehen wollten und ihnen helfen auf ihrer Reise und Sachen für sie tragen. Und die Männer nahmen Flinten und Schwerter mit, damit sie dafür sorgen konnten, dass die Eskorte ihnen nichts tat. Und sie folgten den Christen und hatten sie bald eingeholt. Ein paar von unseren Frauen gingen auch mit, aber ich konnte nicht, denn seit mein Mann Abdulhamid Hodja tot ist, habe ich keinen einzigen männlichen Verwandten mehr, der mich beschützen könnte. Und aus dem gleichen Grund konnten auch meine Töchter nicht mitgehen. Dabei wären wir so gerne gegangen. Und es quälte mich so sehr, dass ich Polyxeni womöglich nie wiedersehen sollte. Und so gab ich Nermin, der Frau von Iskender, dem Töpfer einen bestickten Schal mit und eine Münze, als Abschiedsgeschenk für Polyxeni, die sie ihr von mir geben sollte. Und ich gab ihr Pitta-Brot mit, gefüllt mit Käse und Honig, und ich trug Nermin auf, Polyxeni zu sagen, dass sie zurückkommen solle, sobald sie könne. Und sie sollte ihr sagen, dass ich für alle Zeiten die Truhe aufheben würde, die sie mir anvertraut hatte. Mit all den Sachen aus ihrer Aussteuer, und ich werde die Truhe hüten bis an meinen letzten Tag. Und dann gebe ich sie in die Obhut meiner ältesten Tochter. Und so werden wir für immer gut auf sie Acht geben. Die Truhe ist nicht verschlossen, aber ich habe nie hineingesehen und bin stolz, dass ich es nicht getan habe. Und ich werde diesen Deckel auch nie heben. Denn dann behalte ich ein reines Gewissen und komme nicht in Versuchung, auch wenn ich noch so arm bin. Ich wünschte, ich hätte Geld gehabt, dann hätte ich ihr ein paar von ihren Sachen abgekauft, als sie fort musste. Wie sich herausstellte, wurden die Christen anständig behandelt, denn die Männer der Eskorte waren Gendarmen und keine Krieger. Aber sie waren doch müde und verzweifelt, und so halfen unsere Leute ihnen und trugen Sachen für sie. Sie waren verblüfft, als sie sahen, dass Leila Hanim sich den Christen angeschlossen hatte. Und sie hatte nichts mitgenommen außer einem kleinen Bündel und ihrer Ut. Und ich glaube, bis zum heutigen Tag weiß Rüstem Bey nicht, weswegen sie fortgegangen ist. Und Polyxeni weinte und klagte, weil ihre Tochter Philothei verschwunden war und nicht mit ihnen kam. In Telmessos küssten manche von den Christen die Erde und manche nahmen ein Blatt oder eine Blume oder sogar einen Käfer oder eine Feder oder eine Handvoll Erde, weil sie etwas aus ihrer Heimat mitnehmen wollten. Und als der Moment gekommen war, an dem das Schiff ablegen sollte, hob ein großes Weinen an. Alle umarmten sich und versprachen, dass sie sich wiedersehen würden. Und die Jungs, die schwimmen konnten, schwammen dem Schiff noch ein Stück weit nach. Und die Frauen, die Spiegel hatten, holten sie hervor und ließen sie in der Sonne blitzen und schickten dem Schiff ihre kleinen Blitze nach, bis es am Horizont verschwunden war. Und so hatten die Verbannten noch ein wenig vom Licht ihrer Heimat, noch als sie sie schon verlassen hatten. Manche am Kai sagten, verflucht sollen die sein, die das gemacht haben, verflucht und verflucht und verflucht. Aber ich habe nie erfahren, wer für das alles verantwortlich war. Wahrscheinlich die Franken. Es heißt, das Schiff habe unsere Leute nach Kreta gebracht, was ein Land im Westen ist, und von dort kamen einige Muslime im Austausch zu uns, aber längst nicht so viele, wie wir verloren haben. Diese kretischen Muslime sind gar nicht so viel anders als die Christen, die sie fortgeschickt haben, und da fragt man sich schon, ob es wirklich nötig war, sie auszutauschen, denn die Kreter tanzen und singen genau wie unsere Christen, nur dass sie noch einen neuen Tanz namens Pentosalis mitgebracht haben, und es ist eine Freude, dabei zuzusehen. Ein paar von diesen Kretern sprechen nur Griechisch. Unsere Christen konnten wenigstens alle Türkisch. Obwohl mich das natürlich alles nichts angeht, und ein Gutes ist immerhin, dass meine Tochter Haseki unter ihnen einen schneidigen Ehemann gefunden hat, der ein guter Muslim ist und alle möglichen nützlichen Sachen aus Metall macht, Schlösser und Hämmer und Pflüge und dergleichen. Als unsere Leute die Christen verabschiedet hatten und wieder nach Hause zurückgekehrt waren, geschahen zwei seltsame Dinge. Das erste war, dass die Glocke vom Turm der St. Nikolauskirche stürzte und auf dem Pflaster in zwei Teile zerbrach. Und das zweite war, dass man noch tagelang nachts nichts anderes hörte als die Schreie der Katzen. Sie übertönten die Bülbüls, die Nachtigallen. Sie schrien und schrien, sie lamentierten und klagten, klagten und lamentierten. Sie riefen von den Dächern aus den Gassen, sie saßen auf den Mauern und in den Mandelbäumen, im Hof der Moschee und auf dem christlichen Friedhof. Sie strichen unglücklich durch die Nacht, stießen ihre langen, klagenden Laute aus und es waren Schreie, die einen erschaudern ließen. Und ich lag auf meinem Strohsack und lauschte und konnte nicht schlafen. Und ich wusste, dass sie klagten, weil es so leer und so einsam in der Stadt geworden war. Und das ist mir besser als alles andere im Gedächtnis geblieben. Das Klagen der Katzen. Ich bin Ibrahim. Die Leute nennen mich Ibrahim den Wahnsinnigen. Sie sagen es mir sogar ins Gesicht, denn sie glauben, ich verstehe nichts. Aber ein kleiner Teil von mir ist noch immer bei Verstand, und dieser kleine Teil ist wie ein winziger Mann, der in einer Ecke meines Kopfes wohnt und zusieht, wie der Rest von mir verrückt ist und der sich so seine Gedanken macht und seine Kommentare abgibt. Nur manchmal, wenn die Wut kommt, bekommt er es mit der Angst zu tun und versteckt sich in meinem Kopf oder irgendwo sonst in meinem Körper und kommt erst wieder zum Vorschein, wenn die Gefahr vorüber ist. Dieser kleine Mann weiß, dass ich nicht ganz verrückt bin, und er ist es auch, der auf die Ziegen aufpasst und sie zur rechten Zeit zu ihren Besitzern zurückbringt. Und dieser kleine Mann sorgt für meinen Hund Kopek und spielt auf der Kawall draußen zwischen den Gräbern. Und mit der Musik besänftigt er den Rest von mir, damit der verrückte Teil hin und wieder etwas Ruhe findet. Nur mein Hund leistet mir Gesellschaft und die Ziegen. Selbst Karatawuk, der schon als Kind mein Freund war, redet nicht mehr mit mir, denn wenn er mit mir redet, antwortet der verrückte Teil von mir und nicht der winzige kleine Mann, der nicht verrückt ist und sich in einer Ecke meines Kopfes versteckt und alles im Auge behält. Als die Christen noch da waren, haben sie die Wahnsinnigen 40 Tage lang in ihrer Kirche festgebunden. Und danach waren sie geheilt. Und als sie fort waren, hat meine Familie mich 40 Tage dort festgebunden, weil sie sehen wollten, ob es noch wirkt, aber es hat nicht geholfen. Ich bin der winzig kleine Mann. Ich bin der, der das Geschwätz und die Verwirrung im Auge behält, aber diesen Augenblick der Klarheit will ich nutzen, um zu sagen, wie Iskender, der Töpfer, mir einmal erzählt hat, einem Mann könne nichts Schlimmeres geschehen, als sich zu verlieben. Damals war ich noch ein kleiner Junge. Iskender war immer gut im Erfinden von Sprichwörtern, und ich ruhe mich auch heute noch nicht im Schatten der Kiefern aus, weil er einmal ein Sprichwort erfunden hat, das lautete: Wer Zuflucht im Schatten der Kiefer sucht, der wird von der Taube bekackt. Iskender hat mir erzählt, wie schlimm es ist, wenn man sich verliebt, denn als ich ein kleiner Junge war, konnte er sehen, dass ich in Philothei verliebt war, und Philothei war Christin und ich Muslim, und deshalb würde wahrscheinlich nie ein Paar aus uns. Und er sagte, ein verliebter Mann sollte niemals die Frau heiraten, die er liebt. Er sollte die Frau lieben lernen, die er heiratet. Damals habe ich nicht verstanden, was er meinte, aber jetzt weiß ich, dass er den bohrenden Schmerz gemeint hat, die quälende Sehnsucht, die einem das Leben zur Hölle macht. Trotzdem wollte ich, dass sie meine Frau wird. Und es war ja auch alles schon entschieden. Unsere Familien waren sich einig und wir waren einander offiziell versprochen mit einer Goldmünze als Unterpfand. Und sie liebte mich ebenso sehnsüchtig und litt die gleichen Qualen. Und dann geschah das furchtbare Unglück und es gab keine Philothei mehr und auch keine Hochzeit. Und dann stieß Drusula ihren Fluch gegen mich aus. Und da verlor ich den Verstand. Und nur ich hier in meiner Ecke blieb davon verschont. Und jetzt gibt es Zeiten, da sehe ich die Bilder genau vor mir. Ich sehe sie zwischen den Felsen und in den Schatten der Gräber. Und ich sehe nicht nur Philothei, sondern alles, was mir in den langen Kriegsjahren begegnet ist. Ich sehe die Bilder aus dem Feldzug gegen die Griechen. Manchmal blicke ich zurück und kann es kaum fassen, dass ich mich nach unserer Niederlage gegen die Franken hunderte von Meilen als Bettler und Dieb durchgeschlagen habe, von Aleppo bis nach Ankara, weil ich unbedingt zu Mustafa Kemal wollte. Ich hätte heimgehen können und heiraten, aber etwas in mir wollte die Niederlage nicht hinnehmen, und als ich hörte, dass die Griechen Smyrna besetzt hatten und dass Mustafa Kemal eine Armee gegen sie aufstellte, machte ich mich sofort auf den Weg. Und ich kam gar nicht weit von hier vorbei. Aber ich ging nicht in die Stadt, obwohl es leicht gewesen wäre und niemand mir einen Vorwurf gemacht hätte, und ich hätte mich leicht einer Gruppe von Partisanen anschließen können und so gegen die Griechen kämpfen, aber ich war nun einmal ein ordentlicher Soldat und kein Bandit. Aber als ich in Ankara ankam, war ich ohnehin nicht mehr in der Verfassung zum Kämpfen. Vielleicht war ein Teil von mir schon damals verrückt, aber kein sehr großer. Und das lag an all den Kämpfen und all dem Leid, das ich hinter mir hatte. Aber es dauerte nicht lange, da ging es mir wieder besser. Und danach versäumte ich 3 Jahre lang keine einzige Schlacht. In Kilikien verjagten unsere Soldaten die Franzosen und ihre armenischen Söldner. Und in Armenien bereitete General Karabekir den Armeniern eine vernichtende Niederlage, aber da war ich nicht dabei. Ich kämpfte gegen die Griechen und nahm an den 2 Schlachten von Inönü teil. Ich erinnere mich noch, wie wir die Griechen schlugen und uns trotzdem zurückziehen mussten und wie bitter das war. Und ich weiß auch noch, wie uns bei Sakarya der Durchbruch durch die griechischen Linien gelang, und sie hatten keine 2. Verteidigungslinie, und schließlich trieben wir sie vor uns her, quer durch das ganze Land, bis sämtliche griechische Soldaten mit ihren Schiffen abzogen, und wir rückten in Smyrna ein, und dann ging es gleich weiter nach Norden gegen die Engländer. Es gibt da etwas, was ich schon immer sagen wollte, weil ich mich irgendwie schuldig fühle. Und dieses Gefühl der Schuld ist beinahe so schlimm und beinahe so bohrend und quälend wie das Verliebtsein. Es quält mich genauso wie das, was mit Philothei geschah. Aber für das hier habe ich eine Entschuldigung. Die Entschuldigung ist, dass wir, als wir in Richtung Meer vorrückten und die griechische Armee vor uns hertrieben, mit ansehen mussten, wie sie alles verwüsteten und nur qualmende Trümmer zurückließen. Und die Überlebenden, denen die Flucht in den italienischen Sektor nicht gelungen war, erzählten uns grauenvolle Geschichten darüber, wie die Griechen mit unseren Leuten umgesprungen waren. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf legten sie in Schutt und Asche. Sie raubten und plünderten und verwüsteten die Felder. Ich sah so viele entsetzliche Dinge. Ich sah Kinder, die sie an Türen genagelt hatten. Mit Kot besudelte Grabsteine. Moscheen, die als Latrinen benutzt wurden. Moscheen mit Bergen von Leichen, weil sie die Menschen dort zusammengetrieben und mit einer Granate getötet hatten. Verbrannte Menschen, die in ihren Häusern lagen. An den Füßen aufgehängte Männer, unter deren Köpfen sie Stroh verbrannt hatten. Kleine Jungen, die sie vergewaltigt und mit dem Bajonett erstochen hatten. An den Boden gefesselte nackte Frauen, auf deren Brust ein Feuer entzündet worden war. Ich musste erfahren, dass es nichts gibt, was man nicht in den Körper einer Frau rammen kann. Man kann sie mit einem glühenden, heißen Eisen umbringen, das man ihnen zwischen die Beine zwängt. Man kann spitze Eisen in den Boden stecken und sie darauf pfählen. Wir fanden eine Frau, der sie den Arm abgeschnitten und zwischen die Beine gesteckt hatten, so dass es aussah, als winke jemand von drinnen. Und eine Brust hatten sie ihr auch abgeschnitten und ihr in den Mund gesteckt. Und dann fanden wir eine Tote, deren Mann hatte sich im Haus verstecken können und erzählte, die Männer hätten gesagt, sie würde verschont, wenn sie sich taufen ließe, und in ihrer Furcht stimmte sie zu, und als sie nach der Taufe mit ihr aus der Kirche zurückkamen, vergewaltigten sie sie und zogen ihr die Haut vom Gesicht und brachten sie um. Ich weiß nicht, wie viele von denen, die so etwas taten, griechische Soldaten waren und wie viele Freischärler und wie viele Christen aus den Dörfern, die mit den Soldaten flohen. Aber ich kann sagen, bis wir in Smyrna ankamen, da gab es nichts mehr, was wir nicht getan hätten, um das zu vergelten. Da hatten wir nichts anderes mehr im Sinn als Rache, und unsere Wut kannte keine Grenzen. Das will ich zu meiner Entschuldigung sagen. Wir hatten Order von Mustafa Kemal höchstpersönlich, dass wir uns benehmen sollten, und wer über die Stränge schlug, dem drohte die Todesstrafe. Und auf den großen Plätzen hielten wir uns zurück, aber keiner konnte uns daran hindern, dass wir in die kleinen Gassen gingen und ein paar Wachen davor postierten. Und dann gingen wir in die Häuser im griechischen Viertel und im armenischen Viertel, und die Offiziere konnten uns ja nicht alle gleichzeitig im Auge behalten. Wir hatten einen Korporal, dem ging es immer nur ums Vergewaltigen. Und er führte uns von Haus zu Haus, und überall klopften wir an die Tür, und wenn jemand aufmachte, lächelte er höflich und sagte, »Wir tun euch nichts, wir wollen nur die Frauen vögeln.« Und dann wehrten sich die Männer und wir mussten sie töten, und ich musste mithelfen, die Frauen festhalten und ihnen die Kleider vom Leibe reißen. Und wenn ich an der Reihe war, dann musste ich so tun, als ob ich sie vergewaltigte. Ich konnte es nicht, ich brachte es nicht über mich, und deshalb spielte ich den anderen etwas vor, und ich kniete mich erst nieder und beugte mich vor, bevor ich meine Hose aufmachte, damit die anderen nicht sahen, dass ich nur so tat. Und ich weiß nicht einmal, ob es für die Frauen einen Unterschied machte, denn sie schrien und jammerten immer gleich, ganz egal, wer gerade auf ihnen lag. Einmal sagte ich zum Korporal, ich kann nicht, die Frau hier blutet, und er antwortete, umso schöner, dann glitscht es besser. Einmal hatte ich einen alten Griechen niedergestochen, und das Bajonett steckte ihm noch im Bauch, und er klammerte sich an den Gewehrlauf, damit ich es nicht herausziehen konnte, und wir sahen uns an, und er erinnerte mich an meinen Vater, weil auch er eine gebrochene Nase hatte, und er sagte, du Dreckstürke, du bist nichts weiter als ein Tier. Ich blieb ganz ruhig und sagte, wir machen nichts mit euch, was ihr nicht auch mit uns gemacht habt. Und er antwortete, und wir haben nichts mit euch gemacht, was ihr nicht vorher mit uns gemacht habt. Ich zog das Bajonett mit einem Ruck heraus, und er strauchelte ein paar Schritte vorwärts und fiel dann auf die Knie und hielt sich den Bauch. Und es sah aus, als kniee er nieder zum Gebet. Und bevor er aufs Gesicht fiel, blickte er noch einmal zu mir auf und sagte, in meinem ganzen Leben habe ich keinem Menschen etwas zuleide getan. Und als wir dann weiter in Richtung Norden marschierten, um gegen die Engländer ins Feld zu ziehen, gleich nachdem Smyrna in Flammen aufgegangen war, da überwältigte mich plötzlich die Scham. Mein Gesicht rötete sich, meine Ohren brannten, und ich spürte das Elend in meinem Herzen wie einen Dolchstoß. Und deshalb konnte ich Philothée nicht heiraten, als ich aus dem Krieg zurückkehrte, und schob es auf. Es war, weil sie eine Frau war, und nach dem, was ich miterlebt hatte, konnte ich sie nicht mehr so ansehen wie zuvor, als ich noch rein war. Ich bin Ibrahim der Wahnsinnige, früher Ibrahim der Ziegenhirte. Und ich habe eine Entschuldigung für alles, und es gibt einen winzigen kleinen Mann, der nicht verrückt ist, und der versteckt sich in einem Winkel in meinem Kopf. Drusula erzählt von der Fahrt ins Exil. In einem Punkt hatten Gerasimos und ich Glück. Der Wind El Saleb wehte, und das kam nicht oft vor, meistens nur für 2-3 Tage im Spätsommer. Und diesmal war er auch nicht zu stürmisch. Wir erreichten den Hafen von Rhodos viel schneller, als ich erwartet hatte. Eigentlich hatte ich meine Freundin dort begraben wollen, die, von der ich euch erzählt habe. Ich weiß nicht, warum wir sie nicht direkt am Strand begraben haben, da, wo sie gestürzt war. Vielleicht wollten wir einfach nur schnell fort, bevor man uns entdeckte. Vielleicht war ich zu erschüttert und konnte mich nicht gleich von ihr trennen. Ich sagte zu Gerasimos, »Hilf mir, wir legen sie ins Boot.« Und das taten wir und verloren kein Wort darüber. Erst ein paar Stunden später überlegten wir, was wir mit ihr machen sollten. Ich wollte den Leichnam nicht ins Meer werfen, wo er womöglich an der Oberfläche treiben und von den Fischen gefressen würde. Aber Gerasimos sagte, wenn wir mit einer Toten an Bord in den Hafen kämen, würden wir bestimmt als Mörder verhaftet. Also entschlossen wir uns doch, sie ins Meer zu werfen. Ich nahm mein Kruzifix und legte es ihr um den Hals, und wir bekreuzigten uns und versuchten uns an Gebete zu erinnern. Dann ließen wir sie sanft ins Wasser gleiten. Eine Zeit lang trieb sie an der Oberfläche, aber zum Glück sogen sich ihre Kleider bald so mit Wasser voll, dass sie unterging. Als sie sank, sah ihr schönes schwarzes Haar wie ein Schleier aus, und ich dachte, was nützt ihr nun ihre Schönheit? Und spürte eine Leere, die nie wieder vergangen ist. Der Abschied von Philothée, die Art, wie sie langsam unterging, bis ich sie in dem blauen Wasser nicht mehr sehen konnte, war wie der Abschied von Anatolien und von dem Leben, das ich dort gehabt hätte. Und wie soll man sich nach einem solchen Abschied anders fühlen als leer? Ich wüsste gern, wo Philothée an Land gespült wurde. Ihr Blut blieb auf meinen Kleidern, bis ich mir neue besorgen konnte. Ich war krank vor Kummer und wegen der rauen See, aber mein kleiner Sohn Mandras hielt sich wacker. Manchmal fror ich sehr, obwohl es nicht allzu kalt war. Und einen Sonnenbrand bekam ich auch. Ich hasste es, wenn ich mich über die Reling hocken musste. Ihr wisst, was ich meine. Obwohl Gerasimos immer weg sah. Das Schlimmste war, als wir einmal auf offener See von der Dunkelheit überrascht wurden. Glaubt mir, ich weiß, was es heißt, Angst zu haben. Und ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man den Launen Gottes ausgeliefert ist. Ich erfuhr viel über meinen Mann. Er war noch nie übers offene Meer gesegelt. Ein vernünftiger Fischer bleibt bei den Felsen in Küstennähe, da, wo die Fische sind. Ein vernünftiger Fischer behält immer das Land in Sichtweite. Ich fand heraus, dass mein Mann sehr mutig und sehr klug war. Sein Mut war nicht von der waghalsigen Art wie bei einem jungen, unvernünftigen Mann. Er hatte den Mut eines Mannes, der der Gefahr ins Auge blickt und sich zwingt, nicht wegzusehen. Er hatte die Ruhe eines Verurteilten, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hat. Meine Liebe zu ihm wuchs bei diesen Fahrten. Und es war eine Liebe, die ich sonst nie erlebt hätte. Ich bin froh, dass ich diese Art von Liebe erfahren durfte. Mein Mann meisterte die Gefahr, obwohl er keine Erfahrung damit hatte. Sobald es das geringste Anzeichen von Sturm und hoher See gab, blieb er im Hafen, denn er wollte unser Leben nicht aufs Spiel setzen. Er betete zur Panagia und gelobte, wenn wir sicher in Kefalonia ankämen, würde er ihr zu Ehren eine silberne Ikone stiften. Und das hat er dann auch getan, sobald er genügend Geld verdient hatte. Aber irgendwann beschützte die Jungfrau ihn nicht mehr, denn ein paar Jahre nach unserer Ankunft ertrank er in einem plötzlichen Sturm zwischen hier und Zakynthos. Danach betete ich nicht mehr zur Panagia, so wahr mir Gott helfe. Ich finde, Jerasimos hätte schwimmen lernen sollen, aber alle Seeleute und Fischer sagen, das ist nicht gut. Sie wollen lieber schnell ertrinken und nicht stundenlang verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Ich erinnere mich noch genau an die vielen Monate unterwegs. Ich stellte fest, dass es zwei Arten von Menschen gibt, die Gedankenlosen und solche, die ein Herz haben. Die Gedankenlosen beschimpfen einen als Kümmeltürken und spucken einen an und sagen, man solle sich zum Teufel scheren oder zurück in die Türkei gehen, und die, die ein Herz haben, geben einem ein paar Münzen und Brot und Arbeit und bewundern den Kleinen und schenken einem abgelegte Kleider, weil es ihnen leid tut, dass man so zerlumpt herumläuft. Wir blieben etwa eine Woche in Rhodos, weil es da Leute gab, die Türkisch sprachen und uns raten konnten, was wir als nächstes tun sollten. Damals hatten dort die Italiener das Sagen, so wie vorher in unserer Heimat und wie hier in den ersten Jahren des Krieges. Mit Italienern komme ich gut zurecht. Leider Gottes bleiben sie nie lange, aber sie sind in Ordnung, nicht wie manche anderen. Jedenfalls gingen wir in einem kleinen Hafen namens Mandraki vor Anker, wo es auf Säulen links und rechts von der Hafeneinfahrt zwei hübsche kleine Standbilder gab, einen Hirsch und eine Hirschkuh. Ich liebte diese Statuen. Ich hatte noch nie eine Statue gesehen, die noch an ihrem Platz stand, denn bei uns zu Hause gab es nur sehr alte und die lagen alle zerbrochen am Boden. Wir mussten die Nächte im Boot verbringen und uns mit dem Segel zudecken, weil manche Leute einen schlecht behandelten, wenn man in Hauseingängen schlief. Ich gewöhnte mich daran. Ich fühlte mich wohl im Hafen von Mandraki, weil der Name so klang, als bedeute er der kleine Mandras. Und solange mein Sohn klein war, rief ich ihn später oft Mandraki. Dann fuhren wir weiter nach Halki. Das war ganz in der Nähe. Es gefiel mir gut, aber es gab dort fast nichts, nur ein einziges Dorf namens Nimborio. Und Italiener gab es dort auch, die waren sehr freundlich. An mehr erinnere ich mich nicht, die Häuser sahen schön aus. Danach segelten wir nach Tilos. Dort gab es nur ein oder zwei Italiener. Ansonsten nur Bauern. In Levadia reparierten wir unser Boot und ein Fischer, der unsere Sprache verstand, half uns dabei. Wir gingen den beschwerlichen Weg bis zum Kloster Aios Panteleimonas und baten den Heiligen um Hilfe für die nächste Etappe unserer Reise. Das machten wir auf jeder Insel so, aber manchmal waren die Mönche feindselig und beschimpften uns als dreckige Türken. Dabei sollten sich Mönche doch eigentlich besser benehmen. Als nächstes steuerten wir Astypalea an. Es war eine lange Fahrt. Und beinahe wären wir in der Bugwelle eines großen Kriegsschiffs gekentert, das ganz nah herankam und überhaupt keine Rücksicht nahm, aber vielleicht hatten sie uns auch nicht gesehen. Das Schöne an Astypalea war die strahlend weiße Stadt auf dem Hügel mit den geschäftig aussehenden Windmühlen. Wir beteten im Kloster der Panagia Flevariotissa. Wir blieben den ganzen Winter, weil das Wetter zu schlecht war, und Jerasimos zog das Boot auf den Strand und fischte mit einer Angelschnur. Eine Witwe hatte Erbarmen mit uns und ließ uns unter ihrem Tisch schlafen statt draußen im Boot. Mein Mann schnitzte ihr einen Adler aus einem Stück Treibholz und schenkte ihr den zum Abschied als Zeichen unserer Dankbarkeit. Italiener gab es dort auch. Im Frühjahr wollten wir weiter nach Amorgos, das ist die Insel, über die es ein berühmtes Gedicht gibt. aber irgendwie standen der Wind oder die Strömung nicht richtig, und so landeten wir stattdessen in Anafi. Das war nicht vorgesehen, aber eigentlich spielte es keine Rolle. Wir hatten sogar Glück, dass es uns dorthin verschlug. Wer weiß, wohin wir sonst getrieben wären. Wir beteten im Kloster der Panagia Kalamiotissa. Zu unserer Überraschung gab es keinen einzigen Italiener. Danach fuhren wir weiter nach Santorin, gleich nebenan. Ich bewährte mich gut auf See und Mandras vertrug es besser als erwartet. Mitten im Hafen von Santorin gab es einen Vulkan und wir fanden es gefährlich, dort zu bleiben. Vermutlich gab es deswegen keine Italiener dort. Aber die Griechen blieben trotzdem, so verrückt waren sie. Wir beteten zur heiligen Erini und brachen auf, sobald der Wind günstig war. Ohne es zu wollen, fuhren wir einfach an Thrasia vorbei und landeten auf Sikinos, wo es einen sehr gut geschützten Hafen gab, in dem uns der Wind Meltem nichts anhaben konnte. Wir beteten zur Panagia Zodochos Pigi. Und als das Wetter besser wurde, segelten wir weiter nach Folegandros. Jedenfalls glaube ich, dass es Folegandros war. Früher war die Erinnerung ganz klar, aber jetzt spielt mir mein Gedächtnis manchmal einen Streich. Doch, ich bin sicher, es war Folegandros. Dort war ich eine Zeit lang krank und Gerasimos half jemandem beim Hausbau und Mandras wurde von einer Katze gekratzt. Danach waren wir in Milos. Und dann kam der schlimmste Teil der Reise, denn wir wollten eigentlich nach Malea, aber wir kamen vom Kurs ab und hatten noch Glück, dass wir Kythira erreichten. Auf Kythira gefiel es mir so gut, dass ich am liebsten geblieben wäre. Wie es heißt, ist es der Geburtsort der Aphrodite, auch wenn die Zyprioten diese Ehre für sich beanspruchen. Gerasimos mochte Kythira genauso sehr wie ich, aber er wollte zu seiner Familie und unbedingt weiter nach Kefalonia. Auf Kythira gab es einen kleinen Hafen mit einer großen Festung auf dem Berg und wir waren sehr beeindruckt, weil der Apostel Johannes dort in einer Höhle an seinem Evangelium geschrieben hatte. Und deshalb war es ein ganz besonderer Ort. Wir gingen auch zur Ikone der schwarzen Madonna. Es war ein weiter Weg. Aber das Kloster lag in einem wunderschönen Tal inmitten von Oleanderbüschen. Danach mussten wir nur noch an der Küste entlang segeln, so oft wie möglich an Land gehen und nach dem Weg fragen und Wasser und Proviant an Bord nehmen. Wenn wir Geld brauchten, nahm Gerasimos eine Arbeit an und ich tat das Gleiche. Inzwischen hatte selbst der kleine Mandras schon ein paar Worte Griechisch gelernt und ich kannte die Namen für die meisten wichtigen Sachen. Der letzte Ort, an dem wir anlegten, war Zakynthos, was genauso hübsch ist wie Kythira. Und auch da wäre ich mit Freuden geblieben, wäre Gerasimos nur dazu bereit gewesen. Auf Zakynthos sangen die Leute Kantades. Und das waren die schönsten Lieder, die ich je gehört habe. Und die alten Männer sangen sie nach dem Essen am Tisch und spielten Akkordeon und Gitarre und Mandoline dazu. Auf Zakynthos, wo ich zum ersten Mal Kantades hörte, begriff ich, dass doch etwas Schönes, etwas Gutes an der menschlichen Seele ist. Als Antonio im Krieg mit seiner Mandoline zu uns kam, da musste ich an die glückliche Zeit auf Zakynthos denken. Wir besuchten die Gebeine des heiligen Dionysios und gelobten, unseren nächsten Sohn Dionysios zu nennen, wenn wir heil nach Kefalonia kamen. Die Leute auf Zakynthos sagten, wir sollten uns vor den Kefaloniern in Acht nehmen. Die halten sich für ganz schlaue, dabei sind sie allesamt verrückt. Nun, wie ihr seht, sind wir tatsächlich angekommen. Und als allererstes haben wir das Boot im Hafen von Argostoli festgemacht und sind geradewegs zum Kloster gegangen und haben dem heiligen Gerasimos unsere Reverenz erwiesen. Denn er ist der Schutzheilige der Wahnsinnigen. Und da muss er auch auf uns gut aufgepasst haben. Auch das war ein langer Marsch. Und damals waren die Straßen in noch schlechterem Zustand als heute. Wir mussten über die Brücke der Engländer gehen und uns dann einen Weg durch die Berge suchen. Mein Mann war sehr gerührt, als er die Gebeine des Heiligen sah, nachdem er und sein Großvater benannt waren. Und die Nonnen gestatteten, dass er den bestickten Schuh des Heiligen küsste. »Endlich zu Hause«, sagte er zu mir. Und als wir wieder draußen waren, umarmten wir uns, obwohl es in aller Öffentlichkeit war und ein paar Nonnen zusahen. Wir waren sehr mager geworden, wir waren sehr erschöpft. Und mit Unterbrechungen waren wir fast ein Jahr unterwegs gewesen. Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich schlank war. Und das änderte sich schnell wieder. Wenn ich es mir heute überlege, war es schon ein Wunder, dass wir auch nur bis Rhodos gekommen sind. Das Boot war so mitgenommen, dass wir es im Hafen von Argostoli praktisch neu bauen mussten. Der Hund der ganzen Geschichte war natürlich, dass wir für die Trapanitikos-Familie nichts weiter als dreckige Türken waren. Sie erinnerten sich schon, dass es einmal einen Gerasimos gegeben hatte, der als Seemann ausgefahren und nie zurückgekehrt war. Aber anscheinend war er ohnehin ein schwarzes Schaf gewesen. Sie hatten nie von uns gehört und wollten nichts mit uns zu tun haben. Trotzdem nahmen wir den Nachnamen Trapanitikos an. Und vielleicht finden die Familienmitglieder mich eines Tages doch noch respektabel genug und nehmen mich als Verwandte an. Nicht, dass es in all den Jahren das kleinste Anzeichen dafür gegeben hätte. Dann ist Gerasimos ertrunken. Im Meer zwischen hier und Zakynthos. Noch bevor wir einen zweiten Sohn bekommen und ihn Dionysios nennen konnten. Und das nach so langer Fahrt und so vielen Gebeten. Nachdem wir so viel Geld für die silberne Ikone bezahlt hatten. Wenn man sich das vorstellt. Immerhin hat Gerasimos vorher noch von den Fischern einen Spitznamen bekommen, auf den er sehr stolz war. Sie nannten ihn Odysseus. Und er war ein größerer Seefahrer als sie alle zusammen. Die anderen bewunderten ihn dafür, dass er mit einem so kleinen Boot den weiten Weg aus Anatolien herübergekommen war. Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie uns hier so schnell aufgenommen haben. Auch wenn wir miteinander Türkisch sprachen und Gerasimos gern seinen Turban aufsetzte, wenn er aufs Meer fuhr, statt einem Hut. Habe ich euch erzählt, dass ich manchmal immer noch auf Türkisch träume? Wie Karatavuk zu seiner Wunde kam. Erst im Frühling des folgenden Jahres ließ Mehmetschik sich wieder in der Gegend blicken. Spät eines Abends kratzte er an der Tür seines Elternhauses und winselte wie ein Hund. Das war schon seit Jahren das verabredete Zeichen, so dass seine Familie wusste, dass er es war. Wenn jemand Unpassendes im Haus war, brauchte sein Vater nur den Laden zu öffnen und zu rufen: »Scher dich weg, du blöder Hund, mach, dass du nach Hause kommst.« In diesem Fall wurde die Tür jedoch von einem stieräugigen Mann mittleren Alters mit einem gewaltigen Schnurrbart geöffnet. Er trug ein seltsames Nachthemd und hielt in der einen Hand eine Öllampe, und er hatte wohl erwartet, dass sein Besucher tatsächlich ein Hund war, den er mit einem nicht zu festen Tritt davonscheuchen wollte. Im Licht der kleinen Lampe sahen er und Mehmetschik sich entgeistert an. »Wer bist du?« fragte Mehmetschik, denn etwas anderes fiel ihm nicht ein. Der Mann antwortete etwas vollkommen Unverständliches und hob beide Hände, als wolle er sich ergeben. Er zitterte am ganzen Leib. Es sah sehr komisch aus, denn in der einen erhobenen Hand hielt er immer noch die Lampe. Gleich darauf erschien eine schmächtige Frau, die wohl seine Ehefrau war. Sie japste, als sie den Besucher sah, schlug erschrocken die Hände vor den Mund und verschwand wieder im Haus. Mehmetschiks Verwunderung über das Benehmen der beiden verflog, als er begriff, dass sie ihn, was man ihnen nicht verdenken konnte, für einen Räuber hielten. Über die Schultern hatte er zwei gefüllte Patronengurte geschlungen. In seiner Schärpe steckten Pistole und Jatan. Auf dem Kopf hatte er einen schmutzigen alten Turban. Seine Stiefel waren abgeschabt, mit einem Loch am großen Zeh. Und seine Pluderhose war schwer verunstaltet, weil jemand, der sichtlich keinerlei Ahnung vom Nähen hatte, versucht hatte, die zahlreichen Risse zu flicken. Die Bartstoppeln einer ganzen Woche machten das sonnengegerbte Gesicht noch dunkler und vom Leben draußen war er auch alles andere als sauber. In der Linken hatte er einen Karabiner. Verwirrt fragte Mehmetschik: »Wo ist mein Vater?« Der Mann antwortete wiederum etwas Unverständliches und wühlte mit der freien Hand in seiner Schärpe. Mehmetschik überlegte, ob er eine Waffe suchte, aber dann zog er einen kleinen Lederbeutel hervor und hielt ihn Mehmetschik hin mit zitternder Hand. »Er bindet sich nachts seinen Geldbeutel mit der Schärpe um den Leib«, dachte Mehmetschik und wunderte sich. »Ich bin nicht als Dieb hier«, sagte er, »ich will deinen Beutel nicht. Wo sind meine Eltern?« Der furchtsame Mann streckte ihm mit flehendem Blick den Beutel entgegen, als ob er sagen wollte: »Nimm ihn, aber verschone uns.« Mehmetschik schüttelte den Kopf und ging davon. Als er durch die Straßen der Stadt zu den alten Gräbern aufstieg, wobei seine Erinnerung und das schwache Licht der Sterne ihm den Weg wiesen, stellten sich quälende Gedanken ein. »Ich kann mich doch nicht im Haus vertan haben. Sind sie fortgezogen und haben keine Nachricht für mich hinterlassen? Wo können sie sein?« Müde legte sich Mehmetschik in ein leeres Hausgrab auf der schweren Steinplatte nieder, auf der einst der Leichnam eines reichen Mannes geruht hatte, und machte sich bereit für eine lange und kalte Nacht. Er hatte manche solche Nacht verbracht, seit er als Gesetzloser lebte, und schlief auch bei Wind und Regen im Freien. Am Morgen würden ihm alle Knochen wehtun, aber das hielt ihn nicht ab. Er hörte dem Scharren kleiner nächtlicher Tiere zu und dann stimmte eine Bülbül ihr Lied an. Er lauschte den Kaskaden ihrer Rufe und musste daran denken, wie der Lärm der versammelten Vogelschar die Leute früher um den Schlaf gebracht hatte. Und als er an Vögel dachte, fiel ihm auch ein, was er am Morgen tun würde. Und das war der Augenblick, in dem seine Erschöpfung ihn übermannte. Den ganzen Tag war er über steile Bergpfade geklettert und jetzt sank er in unruhigen Schlaf. Er erwachte kurz nach Sonnenaufgang, reckte sich und schüttelte sich, um die Muskeln zu lockern. Einen Moment lang war er verwirrt, als er sich in einem Grab wiederfand, aber dann erinnerte er sich an die Ereignisse des Vorabends und richtete sich auf. Gestellt, wie er war durch das lange, entbehrungsreiche Leben, kam ihm der Gedanke an Frühstück gar nicht. Nahrung gab es nur, wenn ein gütiges Schicksal ihm welche bescherte. Sonst musste er ohne auskommen. Vorsichtig spähte er zur Tür des Hausgrabes heraus und sah sich um. Er bedauerte, und nicht zum ersten Mal, die Eitelkeit, mit der er stets sein rotes Hemd trug. Er hatte es schon immer getan, seit Kindertagen, als sein Freund Karatawuk und er sich zum Spaß zu Vögeln erklärt hatten. Damals war es etwas durch und durch Unschuldiges gewesen. Jetzt jedoch war in den Jahren, die er als Brigant und Gesetzloser gelebt hatte, das Hemd zu seinem Markenzeichen geworden, und er konnte es nicht mehr aufgeben. Wenn er es getan hätte, hätte er etwas von seiner Legende, seinem Ruhm hergegeben. Es war männlicher Stolz, der forderte, dass er bei seinem roten Hemd blieb. Er konnte sich nur wundern, dass er in all den Jahren, in denen er bei jeder Schießerei ein so auffälliges Ziel bot, nur ein paar Kratzer davon getragen hatte. Und manchmal verfluchte er insgeheim, dass die Stellung, die er unter seinen Männern innehatte, unauffälligere Farben verbot, wie sie jeder andere Bandit um der Tarnung willen getragen hätte. Geduckt huschte er weiter den Hügel hinauf, suchte sich einen Weg durch das Gestrüpp und wollte die Stadt von oben in Augenschein nehmen. Nach der Überraschung des Vorabends war es beinahe, als wolle er sich vergewissern, dass er wirklich am richtigen Ort war. Er suchte Deckung hinter einem großen weißen Stein und versuchte zu erspähen, was unten vorging. Und er wunderte sich, wie still alles war, wo es doch schon nach Sonnenaufgang war, und man denken sollte, dass die Leute ihren frühmorgendlichen Geschäften nachgingen. Er beschloss, noch höher hinaufzugehen, zu der kleinen weißen Kapelle, die Jahrhunderte zuvor ein längst vergessener Stifter zum Zeichen seiner Frömmigkeit errichtet hatte. Als er dort ankam, fand er die Tür eingeschlagen. Er ging hinein und sah zu seinem Entsetzen, dass die Fresken der Apostel zerstört waren. Jemand hatte ihnen allen die Augen ausgekratzt, und nun wirkten sie wie eine gespenstische Versammlung von frisch Geblendeten. Er war wütend über diesen Frevel, aber auch niedergeschlagen, und ging wieder hinaus. In der Ferne hörte er das Meckern von Ibrahims Ziegenherde. Von jenseits der Grube, wo seit Menschengedenken die Stadtbewohner den Kalk zum Bau ihrer Häuser holten. Er horchte angestrengt und konnte gerade noch den Klang von Ibrahims Krawall ausmachen. Es war eine leise, seltsam unstete, unzusammenhängende Melodie. Memetschik hatte keinen Zweifel, dass er einem Freund aus Kindertagen vertrauen konnte, und er machte sich auf den Weg zur anderen Seite der Grube, wo Ibrahim hinter dem Hügelkamm sein musste. Der erste, der ihn sah, als er über den Kamm kam, war Ibrahims Hund. Kopek war ein mächtiges Tier, ein Hund, wie die anatolischen Hirten sie schon seit Jahrhunderten hatten, um die Wölfe, die wilden Hunde und die Luchse abzuwehren, die ihre Schaf- und Ziegenherden anfallen. Manche genießen es, wie diese Hunde den Fremden, die ihnen über den Weg laufen, Angst einjagen. Und Memetschik konnte sich erinnern, mit welcher Begeisterung Ibrahim immer von den Heldentaten Kopeks erzählt hatte, der ein großer Einschüchterer war. Der Hund hatte ein phänomenales Gedächtnis und wusste ganz genau, welche Ziege er zu welchem Besitzer zu bringen hatte, wenn die Herde am Abend in die Stadt zurückkehrte. Er erkannte auch alle Einwohner am Geruch und wusste deshalb stets, wen er bedrohen musste und wen er passieren ließ. Ob es daran lag, dass das gemeinsame Leben in der Stadt auch einen gemeinsamen Geruch hervorbrachte, oder ob er den Geruch jedes Einzelnen kannte, ist eine Frage, auf die es nie eine Antwort geben wird, obwohl natürlich alle davon ausgingen, dass es Letzteres war. Memetschik spürte ein Würgen in der Kehle. Er hatte in seinen Räuberjahren eine ganze Reihe angsteinflößender Begegnungen mit solchen Hunden gehabt. Und er war überzeugt, dass sie weitaus gefährlicher waren als der menschliche Abschaum, mit dem er zu tun hatte. Ein- oder zweimal waren sie so wild geworden, dass er sie erschießen musste. und das lastete ihm jedes Mal schwer auf dem Gewissen, denn ein Schaf oder eine Ziege war kein unersetzlicher Verlust, aber ein guter Hund war für einen Hirten sein wertvollster Besitz. Er war sein Beschützer und treuer Begleiter und wärmte ihn in einer kalten Nacht. Kopeck drückte sich auf den Boden, in der Haltung, in der Hunde sich an ein Wild anschleichen, und Memetschik sank der Mut. Er sah Ibrahim auf einem Felsen sitzen, umgeben von schwarzen Ziegen, und er spielte auf der Flöte und achtete offenbar gar nicht auf seinen Hund. Dann richtete Kopeck sich plötzlich auf, und das Ritual der Jagd begann. Die Nackenhaare standen steil aufgerichtet. Ganz sachte hob er die Vorderfüße, nach jedem Schritt blieb er stehen. Aber er kam auf Memetschik zu, mit einem grollenden Knurren tief in der Brust. Memetschik wusste, dass dies der Auftakt zu einem heftigen Ansturm war, und vermutlich würde der Hund ihn zu Boden werfen und ihm die Pfoten auf die Brust setzen, und dann würde er ihm die Zähne in die Kehle schlagen. Hastig suchte Memetschik in seiner Erinnerung nach dem Namen des Hundes, und in letzter Sekunde fiel er ihm ein. »Kopeck«, rief er, »Kopeck! Guter Hund! Ich bin's, Kopeck! Ich bin's!« Der Hund verharrte, schon zum Sprung gespannt, und spitzte die Ohren, als ob er sagen wolle, »Wieso kennt dieser Fremde meinen Namen?« Er schnüffelte, um Memetschiks Witterung aufzunehmen, und die schwarzen Lefzen bebten. Memetschik nahm all seinen Mut zusammen, ging langsam auf ihn zu und hielt dem Hund die Hand zum Beschnüffeln hin. Kopeck tat es und überlegte. Ein wenig bekannt kam ihm die Hand schon vor. »Braver Hund«, sagte Memetschik so freundlich und vertrauensvoll, wie er es unter den Umständen zu Wege brachte, und Kopeck erkannte auch an der Stimme etwas Vertrautes. Er leckte an der dargebotenen Hand und beschloss, dass er den Besitzer dieser Hand dulden konnte. Er ließ zu, dass Memetschik ihm den Kopf und die Brust kraulte, und dann drehte er sich auf den Rücken und ergab sich. Zutiefst erleichtert kraulte Memetschik ihm noch einmal Brust und Ohren, dann ging er zu seinem Freund hinüber und Kopeck folgte ihm glücklich nach. »Du hättest ihn ja auch rufen können«, sagte Memetschik. Ibrahim antwortete nicht. Er saß auf dem Felsen und spielte weiter seine brüchige, mäandernde Melodie. »Ibrahim«, sagte Memetschik und legte ihm die Hand auf die Schulter, aber Ibrahim spielte einfach weiter. Verblüfft trat Memetschik einen Schritt zurück und sah ihn an. Er beugte sich nieder, damit er Ibrahim ins Gesicht blicken konnte, und fuhr erschrocken zurück. Ibrahim war nicht nur um die 8 Jahre, die er ihn nicht gesehen hatte, gealtert, sondern er war auch sichtlich nicht bei Verstand. Das Gesicht war verkniffen, schmal und dünn, Speichel sickerte ihm beim Spiel aus den Mundwinkeln, seine Lippen zitterten, was vielleicht den unsteten Ton erklärte. Und seine Augen waren ständig in Bewegung und verweilten nie bei etwas. Er wollte und konnte Memetschik nicht in die Augen sehen und erkannte ihn offensichtlich nicht. »Ibrahim«, sagte Memetschik traurig, vom Unglück überwältigt. »Ibrahim, alter Freund.« Als er seinen Spielgefährten aus Kindertagen so sah, kam er sich unnatürlich stark und gesund vor. Er konnte gar nicht glauben, dass in diesem Wrack der fröhliche und lustige Junge stecken sollte, der immer alle mit seinem Meckern zum Lachen gebracht hatte, dem Meckern einer Ziege, die verblüfft ist, einer Ziege, die ihr Junges sucht, einer entrüsteten Ziege, einer hungrigen Ziege, einer verliebten Ziege und einer Ziege, die nichts zu sagen hat. Ganz unvermittelt setzte Ibrahim die Kavall ab und sagte, »Ich war das.« »Ibrahim«, sagte Memetschik, »ich war es, ich habe es getan.« »Was hast du getan, Ibrahim, wovon redest du?« »Ich habe das Vögelchen umgebracht.« »Das Vögelchen, das war ich. Was für ein Vögelchen?« »Es wollte fliegen«, sagte Ibrahim. »Aber alle Vögel fliegen«, antwortete Memetschik. »Es war meine Schuld«, sagte Ibrahim. Und dann setzte er die Flöte wieder an und spielte weiter. Dabei weinte er lautlos, und es sah sehr unnatürlich aus, ohne jedes Schluchzen, ohne dass er Atem holte. Große stille Tränen kullerten ihm über die Wangen und verschwanden in den Mundwinkeln, als trinke er sie beim Flötenspiel. »Na komm«, sagte Memetschik, »ein Mann weint doch nicht so. Hör schon auf, Ibrahim. Ibrahim, hör auf!« Der Hund Kopeck ließ sich neben seinem Herrn nieder und blickte Memetschik an, als wollte er sagen, »Tja, was soll man da machen?« Memetschik beugte sich vor und streichelte Kopeck die Stirn, als segne er ihn. Dann richtete er sich auf. Ein paar Augenblicke lang betrachtete er noch den verzweifelten Ibrahim, dann drehte er sich um und ging davon. Tatsächlich, was sollte man machen? Dinge im Leben vergingen und starben. Und dass Ibrahims lustige Tage vorüber waren, aus welchem Grund auch immer, das musste er einsehen. Nicht lange danach vernahm Karatawuk unten im Ort einen Laut, der ihn in seiner Arbeit innehalten ließ. Er stand reglos da und horchte. Und er hörte es ganz deutlich. Es war der Gesang eines Rotkehlchens, sehr laut und sehr klar. Ein wenig zu laut und zu klar, genauer gesagt, und auch nicht ganz wie ein Rotkehlchen. Es war eher wie jemand, der die Vogelstimme fast perfekt nachahmte. Sein Herz hüpfte ihm in der Brust, eilig kletterte er aus dem Bottich, wischte sich mit einem Lumpen den Lehm von den Füßen und lief ins Haus. Er wühlte in seinen wenigen Besitztümern und fand, wonach er suchte. Er ging mit der kleinen Tonflöte zum Wasserkrug und füllte sie vorsichtig. Er blies hinein, um ihr einen Ton zu entlocken, goss etwas von dem Wasser aus und blies noch einmal. Er lief nach draußen und wartete, dass das Rotkehlchen rief, aber er hörte nichts. Er hielt den kleinen Terrakottavogel an die Lippen und blies ein paar Töne. Der Gesang einer Amsel schwebte laut und hell über der Stadt. Er hielt inne, horchte. Von oben von den Gräbern erklang einen Moment lang wieder Rotkehlchengesang, dann war es still. Er spielte ein paar weitere Amseltöne. Das Rotkehlchen antwortete von den Gräbern her, und zwar in derselben Tonfolge. Begeistert lief Karatawuk die engen Gassen hinauf, sein Herz pochte vor Aufregung, er stolperte über Hunde und Esel, rempelte in seinem Ungestüm Leute an, und dann kam er ins Freie, ins dichte Gestrüpp des Hügels, blieb stehen und gab ein Signal. Weiter oben antwortete das Rotkehlchen. So fanden die beiden Freunde sich hinter dem Felsen, von dem aus Memetschik die Stadt studiert hatte. Sie umarmten sich, küssten sich auf die Wangen und klopften einander fest auf die Schulter. »Ach, mein Freund«, rief Karatawuk und wischte sich die Tränen mit dem Ärmel fort. »Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen.« 8 Jahre ist es her«, sagte Memetschik. 8 Jahre«, bestätigte Karatawuk. »Aber wie siehst du denn aus?«, lachte Memetschik. »Wo hast du dich rumgetrieben?« Karatawuk sah seine Beine an, als könne er sich nicht erinnern, was sie gerade getan hatten. Sie waren ganz mit grauem Tonschlamm überzogen. »Mittlerweile bin ich für den Bottich mit Ton zuständig«, erklärte er. »Ich ertaste mit den Füßen die kleinen Steine und hole sie heraus. Ich habe sehr kräftige Zehen bekommen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.« »Ich dachte, ihr hättet einen alten Mann, der das für euch macht.« »Hatten wir auch, aber der ist gestorben. Das tut mir leid.« »Am Ende war es gut für ihn, er war sehr krank.« Karatawuk zögerte. »Für dich hat sich ja auch viel verändert, nach allem, was ich höre. Aus einem kleinen Rotkehlchen ist der große, berühmte Rote Wolf geworden. Nur ein Bandit.« Memetschik zuckte mit den Schultern ein wenig verlegen. »Ein berühmter Bandit. Das ist alles übertrieben. Vieles, was sie uns anhängen, haben andere gemacht. Wo immer ein Räuber sich blicken lässt, sollen ich und meine Männer es gewesen sein. Wir sind nicht halb so grausam, wie die Leute erzählen.« »Der berühmte Rote Wolf. Ich kann es nicht glauben, dass du das bist. Aber wie ist es dazu gekommen? Was hat dich dazu getrieben, dass du Räuber geworden bist?« »Das Arbeitsbataillon«, sagte Memetschik. »Ich dachte, das hast du gehört.« »Nein, ich habe überhaupt nichts gehört. Wie hätte ich das denn erfahren sollen? Ich habe nur gehört, dass du desertiert bist. Ich habe mich für dich geschämt.« »Desertiert? So würde ich das ja nicht sagen.« Memetschik zögerte, dann fuhr er fort. »In der Armee wollten sie mich ja nicht, obwohl ich mich freiwillig melden wollte. Weißt du noch, wie wir zusammen hingegangen sind? Und sie haben mir gesagt, ich könnte nicht mit, weil es ein heiliger Krieg ist und weil ich Christ bin? Du weißt ja sicher auch noch, wie enttäuscht ich war. Ich wollte unbedingt dem Sultan und dem Reich dienen, und dann durfte ich es nicht. Es war wie ein Schlag ins Gesicht. Und selbst heute, wenn ich daran denke, spüre ich die Beleidigung noch. Es kränkte mich in meiner Ehre. Es dauerte nicht lange, bis die Beamten wiederkamen und alle christlichen Jungen für die Arbeitsbataillone einzogen. Da könnten wir dem Sultan dienen, erzählten sie uns, und mit unserer wertvollen Arbeit das Reich gegen die Franken verteidigen helfen. Du weißt schon, Brücken und Straßen bauen, Eisenbahntunnel graben, Häfen befestigen und so weiter. Wir sollten verpflegt und bezahlt werden, und es hörte sich nach einer anständigen Sache an. Aber das war es nicht. Memetschik schüttelte den Kopf. Ganz und gar nicht. Sie behandelten uns wie Sklaven, nicht wie Soldaten. Wir arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, die meiste Zeit ohne Wasser und ohne Essen. Wenn wir krank waren oder nicht mehr weiter konnten oder verschnaufen wollten, schlugen und traten sie uns. Sogar mit der Peitsche haben sie uns geschlagen. Bald waren wir nur noch Haut und Knochen und gingen in Lumpen. Alle waren voller Wunden und Blasen, und Flöhe und Läuse plagten uns. Wir schliefen in einer Art Tunnel aus Holzstücken und Stoff, alle zusammengepfercht, ohne Unterlage, ohne Decke. Und die ganze Zeit hatten wir solchen Durchfall, dass wir uns in die Hosen machten, und manche schissen sogar Blut, und trotzdem mussten wir weiterarbeiten. »Hört sich an, als ob es nicht viel anders war als beim Militär«, meinte Karatawuk. »Ein Soldat bleibt immer ein Mann und ist kein Sklave. Den Rest hätte ich aushalten können, wenn sie mich nicht wie einen Sklaven behandelt hätten.« »Für uns war es ein heiliger Krieg«, sagte Karatawuk. »Das hat uns Mut gemacht.« »An dem Arbeitsbataillon war nichts Heiliges, das kannst du mir glauben«, sagte Mimetschik. »Und als dann auch noch alle Typhus bekamen, habe ich mich davon gemacht. So wollte ich nicht enden. Ich wusste genau, wenn ich da bliebe, würde ich sterben, und das war doch keine Art für einen Mann zu sterben. Einen Mann, der Soldat sein wollte und gegen die Feinde des Reiches kämpfen.« »Die meisten von meinen Kameraden sind auch nicht an Gewehrkugeln gestorben«, sagte Karatawuk. »Aber wenigstens waren wir keine Sklaven.« »Tja«, sagte Mimetschik bitter, »ich habe es vom Sklaven zum Banditen gebracht. Immerhin von einer großen Schande zu einer kleineren.« »Manche bewundern dich«, sagte Karatawuk. »Ich nehme an, du weißt, dass eine Menge Geld auf deinen Kopf ausgesetzt ist, tot oder lebendig.« »Ich weiß. Das war nach dieser Geschichte mit dem Verwalter des Gouverneurs. Das war aber auch wirklich Dummheit, einem hohen Beamten die Kleider auszuziehen und ihn nackt laufen zu lassen. Und ihm dann auch noch zu sagen, dass der rote Wolf ihm eine gute Reise wünscht. Wir haben alle gelacht, als wir das hörten, aber es war schon unvernünftig, oder?« »Ja, es war Leichtsinn«, stimmte Mimetschik ihm zu. »Aber der Mann war ein widerlicher Dreckskerl, er hatte es nicht besser verdient. Immer wieder hat er uns erzählt, was für ein hohes Tier er ist und uns ausgemalt, was mit uns geschehen würde.« »Wenn du meinen Rat willst«, sagte Karatawuk, »lass das rote Hemd sein. Das macht dich zu auffällig. Und dann solltest du sehen, dass du deine Familie wiederfindest und Bauer werden wie alle anderen und in Frieden leben. Du hast ja kein schwarzes Hemd mehr an.« »Ich hätte es an, wenn ich eines hätte«, lachte Karatawuk. »Das einzige Schwarze, was ich jetzt noch habe, ist mein Spitzname. Wenn ich jemals Geld übrig habe, dann leiste ich mir den Luxus und meine Frau kann mir aus schwarzem Tuch ein neues schneidern.« Mimetschik hielt seine kleine Vogelflöte hoch. »Aber die hast du noch. Ich habe meine all die Jahre aufgehoben und sie ist nie zerbrochen. Schon ein Wunder, wenn man bedenkt, was sie alles durchgemacht hat. Macht Iskender Effendi sie noch? Ich habe mich immer gefragt, warum meine einen Turban auf dem Kopf hat. Wer hat je von einem Rotkehlchen mit Turban gehört? Es war einfach nur eine Laune meines Vaters, das ist der einzige Grund. Er macht sie immer noch genauso. Und ich habe es von ihm gelernt. Nachdem so vieles dazwischen gekommen war, habe ich mich doch noch in mein Schicksal gefügt und bin Töpfer geworden. Genau wie mein Vater. So wie er es immer wollte. Ich mache es zusammen mit meinem Bruder. Alle bis auf den einen sind in Mesopotamien gefallen und so sind jetzt nur noch wir zwei da, die das Geschäft weiterführen können. Ich habe jetzt auch eine Frau. Und da kann ich hoffen, dass doch noch alles gut wird. Ich bin ein großes Stück vom Wege abgekommen, sann Mimetschik traurig nach und steckte behutsam die Flöte zurück in seine Schärpe. Er zögerte, dann blickte er auf. Ich will dich etwas fragen. Deswegen bin ich hergekommen. Diese Leute in unserem Haus, wer sind die? Was ist aus meinen Eltern geworden? Karatawuk sah ihn verblüfft an. Weißt du das nicht? Ich habe keine Ahnung. In den letzten Jahren bin ich immer unterwegs gewesen zwischen Kemer und Konya. Ich habe nie Zeit gehabt, hier vorbeizuschauen. Aber du hast doch sicher gehört, dass die Christen alle in die Verbannung geschickt worden sind. Mimetschik wurde bleich. Alle? Soviel ich weiß, alle. Hier in der Gegend ist kein einziger mehr. Vor ein paar Monaten war das, es kamen Gendarmen aus Tel Messos und führten sie ab. Viele haben die Schlüssel zu ihren Häusern bei meinem Vater gelassen. Wie lang bleiben sie fort? Für immer anscheinend. Heilige Panagia, steh uns bei, rief Mimetschik, zutiefst entsetzt. Natürlich habe ich gehört, dass die Griechen fortgeschafft worden sind. Ich habe sie gesehen, ganze Kolonnen. Aber ich hätte nie gedacht, dass das auch für uns hier gilt. Wo sind sie hingekommen? Tja, die Leute, die im Austausch kamen, stammen von Kreta. Keine Ahnung, wo das ist. Das war ein erbärmlicher Haufen, als er hier ankam, und es waren viel weniger als die, die fort mussten. Deshalb ist die Stadt so ausgestorben. Die Kunden fehlen uns sehr, und die Kreter sind bettelarm und können nichts kaufen. Kreta, sagte Mimetschik versonnen. Wo mag das sein? Die Leute sagen, es ist in Griechenland, und Griechenland ist nicht weit von hier im Westen übers Meer. Ich an deiner Stelle würde nach Kreta gehen und sehen, ob ich sie wiederfinden kann. Gib dieses Räuberleben auf. Es nimmt noch ein böses Ende mit dir, und was hast du dann davon? Keine Kinder, keine Brüder, die dich zu Grabe tragen. Aber wir können doch kein Griechisch, protestierte Mimetschik. Was sollen sie denn in Griechenland? Also, diese Kreter sind Muslime, aber die meisten von ihnen sprechen kein Türkisch. Sie sprechen Griechisch und sie haben es nicht leicht hier. Viele spucken aus, wenn sie sie sehen, und nennen sie schmutzige Griechen, denn jetzt nach dem Krieg kann keiner mehr die Griechen leiden. Die Leute, die in eurem Haus wohnen, sind auch Kreter. Aber mach dir keine Sorgen um deine Familie. Die großen fränkischen Paschas und Mustafa Kemal haben ausgehandelt, dass sie, wenn sie ankommen, eine Entschädigung bekommen. Genau im Wert von dem, was sie hier zurückgelassen haben. Das wäre immerhin etwas. Ich hoffe, das ist wahr geworden. Dann wären sie wenigstens keine Bettler. Aber wie soll ich nach Kreta kommen? Geh nach Kas. Ich habe mir sagen lassen, gleich gegenüber der Stadt gibt es eine kleine Insel namens Megisti. Und da gibt es massenhaft Griechen, aber jetzt gehört die Insel den Italienern. Lass dich zu der Insel übersetzen, du findest sicher einen Fischer, der das macht. Die Griechen auf der Insel werden wahrscheinlich wissen, wo Kreta ist und wie man da hinkommt. Ich glaube, das wäre das Beste für dich. Es waren eine ganze Reihe hier zurückgeblieben und die haben es alle so gemacht, deshalb weiß ich überhaupt davon. Anscheinend gibt es einen regen Schmuggelhandel zwischen den Griechen in Megisti und den Leuten in Kas. Diese Kreter in unserem Haus sind das anständige Leute. Es würde mich quälen, wenn schlechte Leute an unsere Stelle gekommen wären. Die Kreter sind schon in Ordnung. Sie haben seltsame Sachen an und benehmen sich merkwürdig und sie essen Schnecken. Aber sie haben einen Tanz namens Pentosalis und es ist eine Freude, da zuzusehen. Wenn man sie tanzen sieht, dann sind sie genau wie wir. Ein paar von unseren jungen Männern machen es jetzt schon nach. Es ist schön, dass sie ein wenig lustig sind. Da fehlen uns die Festtage, die die Christen für ihre Heiligen hatten, nicht ganz so sehr. Während die beiden so unbekümmert plauderten, geschahen Dinge unten in der Stadt. Der Kreter, den Mimetschik in dieser Nacht um seinen Schlaf gebracht hatte, hatte natürlich am Morgen seinen Freunden von dem Besucher erzählt. Einer unter ihnen konnte Türkisch. Und der berichtete es den beiden Gendarmen, die wie immer bei schönem Wetter auf dem Meydan saßen und Tavla spielten. War das Wetter schlecht, spielten sie im Kaffeehaus. Die Aussicht auf eine große Belohnung stachelte die Gendarmen und die Stadtbewohner auf, denn die Beschreibung des Manns im roten Hemd mit den Patronengurten ließ keinen Zweifel daran, dass es sich um niemand anderen als den berüchtigten Roten Wolf handelte, den Banditen und Räuber. Da Mimetschiks Familie nie jemandem gesagt hatte, was aus ihrem Sohn geworden war, gab es nun niemanden mehr in der Stadt, der auch nur auf die Idee gekommen wäre, dass Mimetschik und der Rote Wolf ein und derselbe sein könnten. Sonst hätten die Stadtbewohner vielleicht anders reagiert. Als sich erst einmal herumsprach, dass der Rote Wolf in der Gegend war, holten die Männer ihre Musketen, ihre Flinten und Schrotflinten hervor und versammelten sich auf dem Meydan, wo die beiden Gendarmen eine Art Miliz aufstellten. Beide hätten gewiss ihren Platz am Tavlabrett längst nicht so bereitwillig im Stich gelassen, wäre da nicht die Aussicht auf eine reiche Belohnung gewesen. Zu den Männern, die ihre Waffen aus dem Versteck holten, sie in aller Eile ölten und luden, gehörte auch Iskender, der Töpfer. Seit er diese beiden wunderschönen Waffen besaß, hatte Iskender sich viel mehr als Mann gefühlt. Und manchmal nahm er sie und wog sie stolz in der Hand, zielte zum Vergnügen auf den erstbesten Gegenstand, ein Auge zugekniffen. Iskender hatte mit seiner Flinte ein oder zwei Rehe geschossen und eine Gans. Genau genommen war er ein wenig kurzsichtig, und schon deswegen würde nie ein großer Schütze aus ihm werden. Jetzt, mit der geladenen Pistole in der Schärpe, die Flinte über der Schulter, stand er zusammen mit den anderen Männern gespannt auf dem Marktplatz, wartete, dass die größte und aufregendste Jagd seit Menschengedenken begann. Und die Frauen liefen schnatternd zwischen ihnen hin und her und schärften ihnen ein, auch ja vorsichtig zu sein. Die Männer waren in Gedanken mit anderem beschäftigt, mit der Frage, wie die Belohnung wohl aufgeteilt würde, wenn sie den Ganoven tatsächlich zur Strecke brachten. Sie wollten ausschwärmen und sich über die ganze Bergflanke verteilen, wo zwischen den Felsen und alten Gräbern das Versteck des Banditen am ehesten zu suchen war. Keiner von ihnen glaubte, dass sie den Roten Wolf wirklich fangen würden, aber auf alle Fälle würde es ein Abenteuer, und das war das Wichtigste daran. Die beiden Freunde wussten von all dem nichts. Sie waren glücklich, dass sie sich wiedergefunden hatten, und erzählten munter weiter. »Heute Morgen habe ich Ibrahim gesehen«, sagte Mimetschik. »Er sah schrecklich aus und wollte nicht mit mir reden.« »Er hat den Verstand verloren«, sagte Karatavuk. Eigentlich weiß keiner weswegen. Es geschah praktisch zur gleichen Zeit, zu der die Christen fort mussten. Er sagte immer nur, ich habe das Vögelchen umgebracht. Ich weiß, das ist das Einzige, was er sagt. Es war meine Schuld, ich habe das Vögelchen umgebracht. Hat der Philothei nicht immer sein Vögelchen genannt? Er hat sie doch nicht umgebracht. Soviel ich weiß nicht, aber was aus ihr geworden ist, kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich ist sie mit den anderen fortgezogen. Karatawuk stutzte. Da ist etwas sehr Merkwürdiges passiert. Was? Du erinnerst dich doch an Leila Hanem, oder? Rüstem Beys Hure. Sie ist mit den Christen mitgegangen. Ehrlich, wieso das? Das fragen sich alle. Sie muss noch verrückter gewesen sein als Ibrahim. Plötzlich bemerkten die Freunde eine Bewegung auf der anderen Seite des Felsens. Sie sahen hin und fluchten beide. Orospu Chochu, rief Memetschik, die sind hinter mir her. Unten waren die Männer der Stadt zu sehen, wie sie in ganzer Breite den Hügel heraufkamen und sich einen Weg durch das Buschwerk suchten, manche mit Schwertern und Messern bewaffnet, manche mit Keulen und viele mit Gewehren und Pistolen. Er wurde bleich und duckte sich wieder hinter den Felsen. Mist, sagte er, Mist, Mist, Mist. Gib mir dein Hemd, forderte Karatawuk. Was? Dein Hemd, Dummkopf, gib mir dein Hemd. Wieso denn das? Hör mal, ich muss jetzt los. Gib mir dein Hemd, wir tauschen die Hemden und ich lenke sie ab. Wenn du siehst, dass sie hinter mir her sind, läufst du in die andere Richtung. Geh nach Kars um Himmels Willen und sieh zu, dass du nach Kreta kommst. Jetzt mach schon her mit dem Hemd. Und wenn sie auf dich schießen? Ich kann nur nicht zulassen, dass du für mich stirbst. Jeder stirbt, sagte Karatawuk nur knapp. Um deiner Mutter willen, gib mir dein Hemd schnell! Mit einer ungeduldigen Armbewegung sagte er, ich habe 8 Jahre Krieg hinter mir und keiner hat es geschafft, mich zu erschießen. Memetschik zögerte noch einen Augenblick, dann gab er nach. Sein Freund war so wild entschlossen, dass ihm keine andere Wahl blieb. Mit beiden Händen packte er das Hemd und zog es sich über den Kopf. Man hörte ein leises Klirren und dann stand er da, das rote Hemd in der Hand und blickte auf die Scherben seiner kleinen tönernen Vogelflöte, die ihm bei dem Ruck aus der Schärpe gefallen war. »Mist«, sagte er. »Egal, jetzt zieh das hier an«, sagte Karatawuk und reichte ihm sein unauffälliges, zerschlissenes Arbeitshemd. Einen Moment lang standen sie noch da und sahen sich in die Augen, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, zusammenzubleiben und der Notwendigkeit der Flucht. »Geh nach Mejisti und von da nach Kreta«, sagte Karatawuk, und er trat vor, umarmte Memetschik und küsste ihn auf beide Wangen. »Bis zum Paradies, wenn wir uns nicht vorher sehen«, sagte Memetschik und lächelte traurig. »Bleib hier, bis du sicher sein kannst, dass sie mir folgen«, sagte Karatawuk, »und dann lauf.« Schon im Gehen zog er seine Vogelflöte aus der Schärpe, reichte sie Memetschik und sagte, »Sie singt zwar wie eine Amsel, aber nimm sie, dann hast du etwas, was dich an mich erinnert. Ich mach mir eine neue.« Abrupt drehte er sich um und kletterte den felsigen Pfad hinauf. Memetschik sah ihm nach und er merkte, wie er es darauf anlegte, so auffällig wie möglich zu sein. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis unten ein Ruf erscholl und die Jäger nahmen die Verfolgung Karatawuks auf. Schüsse knatterten, Kugeln pfiffen und prallten von den Felsen ab. »Der Hurensohn«, murmelte Memetschik. Er schämte sich, dass er zuließ, dass sein Freund für ihn den Lockvogel spielte. Er zögerte, hin und her gerissen zwischen den Möglichkeiten, und dann machte er sich so schnell er nur konnte über einen Trampelpfad davon, der ihn über den Bergkamm bringen würde. »Der Hurensohn«, sagte er noch einmal, als sei es ein Zauberspruch, der seinen Freund vor Unglück bewahren könne. »Der Hurensohn«. Karatawuk ging mit pochendem Herzen in Deckung hinter dem Grab des Heiligen. Er hatte sich auf dieses Wagnis eingelassen, jetzt gab es kein Zurück. Er fasste unter das Grab und suchte nach dem Loch auf der Unterseite, wo das Olivenöl heraussickerte, nachdem es über die Gebeine des Heiligen gelaufen war. Ein paar Tröpfchen hingen noch am Stein. Er tupfte sich Öl auf die Lippen und die Stirn und nahm auch ein wenig auf die Zunge. Er erflehte den Beistand des Heiligen und den Beistand Marias, der Mutter Jesu, und saß da mit an die Brust gedrückten Knien. Er schaukelte hin und her, versuchte durch schiere Willenskraft seine Furcht zu bezwingen, und als er schließlich aus den Stimmen schloss, dass seine Verfolger nur noch ein paar Schritt entfernt sein konnten, stand er auf, hob die Arme hoch in die Luft und ging ihnen entgegen. Er malte sich die Erklärung aus, die er nun geben musste, und grinste verlegen. Iskender konnte nie begreifen, warum er es tat. Gewiss, er war kurzsichtig, und deswegen erkannte er seinen eigenen Sohn nicht, aber so schlecht, dass er nicht gesehen hätte, dass der Verfolgte mit erhobenen Armen kam und sich ergab, waren seine Augen nicht. Es musste die Aufregung gewesen sein, die sein Blut in Wallung brachte. Die Begeisterung, dass er zum ersten Mal seit seiner Militärzeit wieder auf einen Menschen schießen konnte. Die Hoffnung auf den Ruhm, den er als der Mann, der den roten Wolf zur Strecke brachte, genießen würde. Die Chance, endlich einmal echten Gebrauch von seiner wundervollen Waffe zu machen. Iskender legte an, zielte auf die ein wenig verschwommene Gestalt, die keine 20 Schritt vor ihm stand, und schoss. Im selben Augenblick, in dem er den Rückschlag an der Schulter spürte, in dem er das Knallen des Schusses hörte, die Schießpulverwolke aus der Mündung hervorquellen sah, wusste er, dass er sich entehrt hatte und einen Schaden angerichtet, der nicht wieder gut zu machen war. So reihte Iskender sich ein in die Schar der vielen, die in jenen Tagen leichtsinnige Dinge taten und sie später ein Leben lang bereuten. Und so kam es, dass Karatavuks rechter Arm von da an taub war und er nicht mehr als Töpfer arbeiten und die Nachfolge seines Vaters antreten konnte. Als jedoch einige Zeit später Mustafa Kemal das Schreiben des Türkischen in arabischen Lettern verbot, eignete Karatavuk sich binnen kurzem die neue lateinische Schrift an und verdiente sich von da an, auch wenn er in Fragen der Orthographie stets eigenwillig blieb, seinen Lebensunterhalt als Schreiber der Stadt. Als klar war, dass keine Christen zurückkommen würden, bezog er das Haus des ehemaligen Schulmeisters der Christen, schrieb am selben Schreibtisch im Licht derselben funzligen Öllampe, brauchte auf, was dieser an Schreibpapier zurückgelassen hatte, und setzte einen Finken in den Käfig neben der Tür. Karatavuk brachte es zu bescheidenem Wohlstand, obwohl es manche gab, die es strikt ablehnten, seine Dienste in Anspruch zu nehmen, weil er die Briefe mit der linken Hand schrieb. Als es im Alter kam, wie es Leuten seines Berufes ergeht, und seine Augen trüb wurden, bestand ohnehin nicht mehr viel Bedarf an Briefschreibern, und er war längst zur Legende in der Stadt geworden. Er war der Held des großen Siegs von Çanakkale. Er hatte bei einer romantischen Heldentat seinen rechten Arm geopfert, er war ein Freund des Roten Wolfs gewesen und er war ein Gelehrter, der viele Bücher gelesen und vielen des Schreibens Unkundigen in ihrer Not geholfen hatte. So genoss er es denn, das Dunkel seiner letzten Jahre auf dem Maidan zu verbringen, wo er aufrecht auf einer Steinbank unter den Platanen saß, mit der linken auf einen Stab gestützt, die Stoffkappe verwegen auf dem Kopfe und die freundlichen und ehrerbietigen Grüße der Vorübergehenden entgegennahm, und wo er den Kindern, die sich an seine Beine schmiegten oder im Halbkreis im Staub des Platzes vor ihm saßen, Geschichten aus der alten Zeit erzählte. Epilog 1. Was der neue Imam tat. Der neue Imam war ein Eiferer, wie die Koranschulen von Konya sie hervorbringen, und nicht lange nach dem Abzug der Christen fühlte er sich berufen, ein paar Getreue um sich zu versammeln und die folgenden Akte der Frömmigkeit zu begehen. Zuerst brachen sie die Türen der verlassenen Häuser auf. Sie hatten es nicht nötig, die Schlüssel von den Nachbarn zu holen, denn sie hatten ja Gott auf ihrer Seite. Sie holten die Weinkrüge aus den Häusern, trugen sie auf die Straße und leerten sie aus. Danach zerschlugen sie die Krüge, weil sie vom Wein verdorben waren, und dann zogen sie in die Weinberge, rissen die Weinstöcke aus und verbrannten sie, selbst diejenigen, aus deren Trauben nur Rosinen getrocknet wurden. Als nächstes verschafften sie sich Zugang zur St. Nikolauskirche, zur zweiten Kirche unten in der Stadt, wo die Eule auf dem Balken saß, und zu der kleinen weißen Kapelle oben auf dem Hügel hinter den alten Gräbern. Sie kratzten sämtlichen Figuren auf den Wandbildern sorgsam die Augen aus und zerschlugen alles, was an Kirchenschmuck noch blieb. Als drittes holten sie die wenigen christlichen Gebeine, die im Beinhaus der unteren Kirche zurückgeblieben waren, und warfen sie über die Klippe. Als viertes zerstörten sie sämtliche bildlichen Darstellungen an den uralten lykischen Gräbern. Als fünftes trieben sie mit langen Stangen die Schweine zusammen, die ihre Besitzer notgedrungen in die Freiheit entlassen hatten. Sie trieben sie an die Klippe oberhalb der kleinen Kapelle und hetzten sie vor den Augen Ibrahims, der mit seinen Ziegen dort oben war, gebrochen vom Entsetzen über das, was mit Philothei geschehen war, schreiend und quiekend über die Klippe, über die sie auch die Knochen der Christen geworfen hatten. Diese letztere Maßnahme war die einzige, die auf allgemeine Zustimmung bei den Stadtbewohnern stieß, denn das Tabu gegen Schweinefleisch sitzt, Gott weiß warum, tiefer in der Seele eines jeden Muslims als alle anderen. Allerdings gab es auch viele, die nie vergessen konnten, wie ihnen beim Duft von gebratenem Schweinefleisch, wie er früher oft durch die Straßen zog, immer mit einem Zwiespalt der Gefühle das Wasser im Munde zusammengelaufen war. Die anderen frommen Taten, insbesondere das Ausgießen des Weins, nahmen die meisten eher mit Bedauern, ja mit Entsetzen auf, aber alle waren eingeschüchtert von dem irrsinnigen, selbstgerechten Leuchten in den Augen derer, die im Namen Gottes wüteten, nach den Gesetzen aus den heiligen Büchern, die keiner lesen konnte. Für die Stadt begannen damit die mühsamen Jahre religiöser Rechtschaffenheit, Jahre der Frömmigkeit und der Sittenstrenge. Alle kamen sich vor, als seien sie plötzlich ein großes Stück älter geworden, und selbst die Vertriebenen aus Kreta sangen ihre Sustas nicht mehr und tanzten nicht mehr den Pentozalis. In Griechenland wurden die verlassenen Moscheen fast durchweg zerstört und die muslimischen Friedhöfe geschändet. Ohne Zweifel geschah dies mit exakt dem gleichen rechtschaffenen Eifer, der die frommen Vandalen von Eskibatsche beflügelte. Epilog 2. Ich bin Karatavuk. Etwa ein Jahr, nachdem die Christen fortgebracht worden und die muslimischen Kreter an ihre Stelle gekommen waren, suchte ich nach einem kleinen Messer, um ein Stück Schnur abzuschneiden, und fand es nicht. Da fiel mir ein, dass ich in meiner Militärzeit immer ein Taschenmesser im Tornister gehabt hatte und dass es womöglich immer noch dort steckte. Ich holte meinen Tornister und suchte darin, und schließlich stellte ich ihn auf den Kopf. Heraus fiel kein Messer, sondern ein kleiner Lederbeutel, alt und vertrocknet. Ich nahm ihn und öffnete ihn und sah die Handvoll Erde, die mein Freund Mehmetschik mir gegeben hatte, als ich mit ungefähr 14 in den Krieg zog. Vor meinem inneren Ohr hörte ich es wieder, wie er gesagt hatte, bei meiner Rückkehr solle ich die Erde an genau der Stelle wieder ausgießen, von der er sie genommen hatte. Und ich wusste auch noch, wie ich geantwortet hatte, nämlich, dass die Erde von hier ein ganz besonderes Aroma habe. Ich hielt mir den Beutel unter die Nase, aber jetzt roch sie nur noch nach Leder. Ich ging zum Haus von Abdulhamid Hodja, wo seine Witwe Aisha noch lebte, und fand die Stelle wieder, von der die Erde stammte. Einen Moment lang zögerte ich, denn es konnte ja sein, dass noch einmal ein Krieg kam. Aber dann goss ich die Erde aus, weil Mehmetschik es sich so gewünscht hatte. Ich sah das Häuflein noch einmal an, dann verteilte ich es mit dem Fuß, damit es sich wieder mit seiner Umgebung vermischte. Danach kniete ich mich hin und roch an der Erde. Gewiss dachte jeder, der vorüberkam, dass ich betete. Und jetzt roch sie wieder, wie es sein sollte, wie die Erde von hier. Der Gedanke an meinen Freund Mehmetschik machte mich traurig. Ich malte mir aus, dass er wohl kaum noch dazu gekommen war, selbst etwas von der hiesigen Erde mitzunehmen. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wo er geblieben war, dann hätte ich ihm welche schicken können. Später sprach ich mit dem Vater des Mannes, der in Mehmetschiks Haus gezogen war. Er war einer der wenigen Kreter, die Türkisch konnten. Als ich ihm von der Erde erzählte, strahlte er über das ganze Gesicht und ging ins Haus. Er kam mit einem kleinen Lederbeutel zurück, zog ihn auf und zeigte mir, was darin war. »Erde von Kreta«, sagte er. »Nach einer Weile riecht es nur noch nach Leder«, sagte ich. Und er zuckte nur mit den Schultern und antwortete, »Nichts bleibt, wie es ist.« Aber ein paar Tage später erzählte er mir, er habe die Erde in einen Topf getan, in dem er Basilikum ziehe, mit Samen von zu Hause. Und die Samen und die Erde machten eine echt kretische Pflanze daraus. Sie gedieh prächtig. Und von ihr sammelte er wiederum den Samen und dann wiederum den Samen von den Pflanzen, die er daraus zog, und den verschenkte er. Und heute haben wir alle einen Topf mit Basilikum aus Kreta auf der Fensterbank, als Würze für unser Essen und als Schutz gegen die Fliegen. Das Messer habe ich nie wiedergefunden. Epilog 3. Pamuk. Eines Tages im Frühsommer saß Rüstem Bey in seinem Garten und rauchte, als ein Diener gelaufen kam und rief, »Herr, Herr!« Rüstem Bey drehte sich um und der Diener sagte, »Der Katze Pamuk geht es sehr schlecht.« Und es stimmte. Pamuk lag auf dem Boden im Haremlik, die Beine zuckten, Speichel lief ihr aus dem Mund und die Augen hatte sie wie vor Schreck weit aufgerissen. Der Atem kam in röchelnden Stößen. Rüstem Bey kniete sich neben sie und sagte, »Ach, arme kleine Pamuk.« Er streichelte der Katze den Kopf und spürte die samtigen Ohren und den Schädelknochen darunter. »Sie ist sehr alt«, sagte er. »Sie ist nur noch Fell und Knochen.« »Sie hat sich wacker gehalten«, sagte der Diener, und dann fragte er, »Was willst du tun, Herr?« »Ich glaube, wir sollten sie töten«, sagte Rüstem Bey. »Sie leidet Todesqualen, und wir sollten sie davon erlösen.« Der Diener war untröstlich. Er hing an der Katze und er fürchtete, Rüstem Bey werde ihm diese Tat auftragen. »Bitte«, sagte er, »bitte befiehl es nicht mir, Herr. Lass es jemand anderen machen.« »Das muss ich selber tun«, sagte Rüstem Bey. Der Diener war sichtlich erleichtert. »Wie machen wir es?« »Wir könnten sie ertränken, ihr den Hals brechen, den Kopf abschlagen, sie erwürgen, sie erschießen«, antwortete Rüstem Bey, aber der sanfte Ton sagte deutlich, dass er nichts dergleichen vorhatte. »Es wäre ein Jammer, wenn Blut auf das schöne weiße Fell käme«, sagte der Diener. »Ich gehe mit ihr nach draußen«, sagte Rüstem Bey. »Bring mir ein dickes Tuch oder eine Decke.« Draußen im Innenhof wickelte er die Katze fest in das Tuch, so dass nur noch der Kopf herausschaute. Er setzte sich auf einen Stuhl und drückte sie sich an die Brust, ihre Stirn unter seinem Kinn. Er roch ihren süßen, staubigen Geruch. Unglücklich wiegte er sich auf seinem Stuhl vor und zurück, hatte die Augen geschlossen, hielt die alte Katze in Armen und drückte sie an sich. Den Unterarm hatte er quer über ihren Bauch gelegt und ganz behutsam erhöhte er den Druck. Er hoffte, dass das Tier zu krank war, um zu verstehen, was geschah, und leise murmelte er, »Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar.« Und die Worte lenkten seine Gedanken ein wenig von dem Schmerz ab. Als Pamuk den Kopf sinken ließ, wusste er, dass sie aufgehört hatte zu atmen, und die kleine rosa Zunge kam hervor und rutschte in den Mundwinkel. Weiter drückte er die Katze fest an sich und saß noch lange Zeit so da. Schließlich raffte er sich auf und ging ins Haus mit Pamuk noch immer in ihrem Tuch. »Sie ist tot«, sagte er zu dem Diener, der sich diskret im Hintergrund gehalten hatte. »Was machen wir mit ihr?«, fragte er nun. »Soll ich sie nach oben zu den Felsen bringen?« »Nein. Hole mir einen Spaten. Es war immer abgemacht, dass Pamuk hier im Garten begraben wird, an ihrem Lieblingsplatz unter dem Orangenbaum, wo sie so viele glückliche Stunden verdöst hat.« »Soll ich es nicht tun, Herr? Es wäre eine Ehre mit deiner Erlaubnis.« »Nein. Ich will sie selbst begraben.« Als es getan war, betrachtete Rüstem Bey den kleinen Erdhügel und dachte an den Tag zurück, an dem er Pamuk zum ersten Mal gesehen hatte. Damals war sie noch jung gewesen. Hoch oben auf Leylas Gepäck hatte sie in einem großen, weidenen Vogelkäfig gesessen und ihn angestarrt und gefaucht, in Galata vor so vielen Jahren. Sie hatte ein blaues und ein gelbes Auge, und ihr Fell war vollkommen weiß. »Was ist denn das?« hatte er gefragt, und Leyla hatte geantwortet, »eine Katze?« Damals hatte er Katzen nicht gemocht und ärgerlich entgegnet, von einer Katze war nie die Rede. »Es gab so vieles, von dem nie die Rede war«, dachte Rüstem Bey, und ihm ging durch den Kopf, was für eine Ironie es war, dass ihm die Katze länger geblieben war als die Geliebte, wenn man einmal von dem mystischen Sinne absah, in dem ein so inniger Bund nie zu Ende geht. Rüstem wollte nicht, dass die Diener ihn in seinem Kummer sahen, und so holte er den nie gelesenen Brief von Leyla Hanem aus dem Haus und steckte ihn ein. Er ging durch die Stadt, bergaufwärts an den schönen Häusern vorüber, wo einst die Armenier gelebt hatten, suchte sich einen Weg zwischen den Dornen und Büschen des Hügels. Er sah Ibrahim den Wahnsinnigen und seinen Hund Kopek mit ihrer Ziegenherde. Er blieb einen Moment stehen und lauschte Ibrahims seltsam schönem, wenn auch zerrissenem Spiel auf der Kawall. Schließlich nahm er einen Trampelpfad hinauf zur Klippe. Und als er dort oben saß und Leylas Brief ansah, betrachtete, wie die Enten im Wind flatterten, da endlich ging ihm auf, dass die runden, verwaschenen Flecken auf dem Papier Tränen waren. Rüstem Bey saß auf einem Felsen oben auf der Klippe, bis die Nacht kam, blickte aufs Meer hinaus, erfüllt von dem Gefühl, dass er zu lange gelebt hatte. Epilog 4. Der Epilog von Iskender dem Töpfer. Vielleicht werdet ihr euch noch an meine Bemerkung erinnern, dass die, die hier blieben, sich oftmals gefragt haben, warum Ibrahim den Verstand verlor. Ich habe euch auch gesagt, dass ich als Einziger die Antwort weiß und dass ich stets geschwiegen habe, weil er mich um Rücksicht auf seine Trauer bat oder, wie er auch sagte, um Mitgefühl für seine Schuld. Jetzt, wo er den Verstand verloren und die Sonne längst den Regen getrocknet hat, der das Blut von den Felsen wusch und wo fast keiner mehr da ist, der sich noch an sie erinnert, scheint es mir nicht länger ein Verrat, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Es ist die Geschichte eines Fluches. Und ein wenig kann ich mir vorstellen, wie Ibrahim zumute ist, denn ich habe einmal auf meinen eigenen Sohn geschossen und verfluche mich dafür an jedem Tag, den Gott werden lässt. Wenigstens ist Karatavuk am Leben geblieben und wenigstens hat er mir verziehen. Und er hat eine Frau, die ihm Söhne geboren hat, die seinen Acker pflügen und Töchter, die ihn hacken. Ibrahim hat dieses Glück nicht gehabt. Die Wahrheit ist, dass Philothei, die sanftmütige, stolze, schöne Christin, von Ibrahim umgebracht wurde. Und deswegen verlor Ibrahim den Verstand. Ich bin kein Gelehrter, ich will nicht behaupten, dass ich die Welt verstehe. Ich bin kein gebildeter Mann, außer dass ich die erste Sure des Heiligen Buchs aufsagen kann. Und ich werde wohl nie wissen, was bei all dem, was geschah, Ursache und was Folge war. Aber ich für meinen Teil bin überzeugt, dass Ibrahim nicht der wirklich Schuldige war, auch wenn er sich die Schuld gab. Ich sage das nicht, weil Philotheis Tod ein Unfall war, sondern weil es diesen Unfall nicht gegeben hätte, wären in der Welt nicht die Dinge geschehen, die geschehen sind. Es war die Welt, die uns den Krieg erklärte. Es war die Welt, die uns gegeneinander aufhetzte. Und nach dem Weltkrieg kamen die Griechen und überfielen unser Land, als wir schwach waren und sie glaubten, wir seien leicht zu schlagen. Wir blieben Sieger in diesem Krieg und die Griechen verloren ihn. Aber der Krieg war schuld daran, dass die Paschas der großen Welt auf die Idee kamen, die Muslime aus Griechenland zu vertreiben und zu uns zu schicken und unsere Christen von hier fortzuholen und zu den Griechen zu bringen. Und das war der Grund, warum Philothei zu Ibrahim lief. Und deswegen geschah das Unglück, das sie das Leben kostete. Als die Gendarmen so unerwartet erschienen und unseren Christen befahlen, sich für den Aufbruch binnen weniger Stunden zurechtzumachen, da herrschte ein entsetzliches Durcheinander. Die Christenfrauen weinten und alle waren in Panik, weil keiner wusste, was er mitnehmen sollte. Sie wussten nicht, wie lang die Reise würde und ob es unterwegs Verpflegung gab. Und alle gingen zu ihren muslimischen Nachbarn und sagten, »Bitte, Effendi, pass auf meine Sachen auf, bis ich zurückkomme. Und nimm diesen Schlüssel zu meinem Haus und verschließe es, wenn wir fort sind. Und gib Acht darauf, bis wir wieder hier sind. Ich selbst habe 3 Schlüssel von meinen Nachbarn. Und ich habe sie an einem Nagel neben der Tür hängen, wo sie von Jahr zu Jahr rostiger werden.« Ich versorge auch das Land meiner Nachbarn und halte es gut im Schuss. Ich beackere es und baue Gemüse darauf an. Und ich habe auch ihre Ziegen und seither haben diese Ziegen und meine sich immer wieder miteinander gepaart, so dass es nicht leicht wäre zu sagen, welcher Nachwuchs wem gehört. Das Land und die Ziegen sind ein kleiner Trost für mich, denn mit den Christen habe ich den Großteil meiner Kundschaft verloren und seitdem bin ich ein armer Mann. Weil alle in solcher Panik und solcher Eile ihre Vorbereitungen trafen, bemerkten Charitos und Polyxeni zunächst gar nicht, dass eine ihrer Töchter verschwunden war. Und auch Drosula, ihre beste Freundin, merkte es nicht. Denn sie mühte sich zusammen mit ihrer Mutter, den Vater, der wie immer betrunken war, zur Besinnung zu bringen. Und gleichzeitig traf Drosula ihre Vorbereitungen, um zusammen mit ihrem eigenen Mann zu fliehen. Es geschah folgendermaßen. So hat Ibrahim es mir erzählt, als er den Hügel heruntergestürmt und in die Stadt gelaufen kam und dabei die Unglücklichen beiseite stieß, die sich zum Aufbruch bereit machten. Ich habe mich oft gefragt, warum er ausgerechnet zu mir kam. Vielleicht einfach nur, weil meine Werkstatt nicht weit vom Rande der Stadt liegt. Oder weil er und mein Sohn Karatavuk gute Freunde waren. Die liebliche Philothé, die fürchten musste, dass sie Ibrahim nie wieder sah, war von ihrem Elternhaus hinauf zu den alten Gräbern gelaufen und suchte nach ihrem Verlobten. Er war ja noch immer ihr Verlobter, weil sie nie die Chance gehabt hatten zu heiraten. Und nie geheiratet hatten sie, weil Ibrahim fort zum Militär musste. Und dann war er fast 8 Jahre im Krieg gewesen. Zuerst gegen die Franken, dann gegen die Griechen. Er und Philothé hatten nie heiraten können, aber verlobt waren sie nach wie vor. Normalerweise wäre eine Frau enttäuscht, wenn ihre Hochzeit verschoben wird, aber es wäre kein Grund zur Verzweiflung für sie. In diesem Falle jedoch war Philothé untröstlich, weil sie und Ibrahim das Pech hatten und ineinander verliebt waren. Von Kindertagen an. Verliebt sein ist, ganz allgemein gesprochen, das Schlimmste, was einem Mann oder einer Frau überhaupt geschehen kann. Und wenn es geschieht, dann sehen wir alle hin und schütteln den Kopf und sagen, Gott sei Dank, dass uns das nie passiert ist. Und lasst uns hoffen, dass es auch unseren Kindern nie passiert. Leute machen Dummheiten. Sie sind besessen von ihrem Wahn. Sie gehorchen den Eltern nicht mehr, die besser wissen, was in puncto Ehe gut für sie ist. Sie können sich auf nichts mehr konzentrieren. Sie träumen mit offenen Augen. Sie werden dünn. Sie können nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten. Sie werden trotzig, wenn man sie in ihren schönen Träumen stört. Es ist eine Krankheit, hervorgerufen wahrscheinlich durch den bösen Blick oder Hexerei. Und man soll sie mit Schaudern ansehen, weil sie den Menschen den Verstand nimmt. Von diesem Trunk bekommt man einen Rausch, der schlimmer ist als der Übermut des Raki oder die Benommenheit des Opiums, denn er hält weit länger an. Und die einzigen Heilmittel sind die Zeit und vielleicht noch die Ehe. Im Falle von Philothé und Ibrahim hielt dieser Zustand des Verliebtseins schon seit sie klein waren an, seit sie zusammen mit Karatavuk und Mehmetschik und den anderen Freunden gespielt hatten. Die Leute haben gelacht über die Art, wie Ibrahim seiner Philothé folgte wie ein treuer Hund. Und es fiel ihnen auf, dass er der einzige Junge war, dem gegenüber sie nicht hochnäsig oder kokett oder verächtlich oder verschlossen war. Es war, als hätten sie beide gespürt, dass das Schicksal sie füreinander bestimmt hatte oder dass sie, wie manche sagten, schon als Paar auf die Welt gekommen waren. Zum Glück hatten Charitos und Polyxeni sich ihr Leben lang gut mit Ali mit der gebrochenen Nase und dessen Frau verstanden. Und sie waren nicht nur Freunde, sondern sogar, weil alle immer wieder untereinander heirateten, entfernt miteinander verwandt. Bei uns war es üblich, dass ein Mann seinem Glauben treu blieb, aber eine Frau konnte bei der Heirat zum Glauben des Mannes übertreten. Alle wussten, dass die Frauen insgeheim ihrem alten Glauben treu blieben, aber solange sie es nicht an die große Glocke hängten, nahm niemand Anstoß daran. Und alle brachten Maria, der Mutter Jesu, ihre Tamas dar, denn schließlich konnte keiner wissen, ob es nicht wirklich bei Krankheit oder Unglück half. Und Gott nimmt den Glauben einer Frau ohnehin nicht so wichtig. Und deshalb war es auch nicht so wichtig für uns. So kam es, dass schon seit Jahren abgesprochen war, dass Philothé und Ibrahim heiraten sollten. Und Charitos stellte nie eine leere Flasche auf das Hausdach. Auch nicht, als Ibrahim im Krieg war und keiner wusste, ob er überhaupt noch am Leben war. Jetzt, mit der ganzen Stadt in heller Aufregung, lief Philothé los und suchte Ibrahim, der oben auf dem Hügel war und die Ziegen hütete. Er verbrachte jeden Tag dort oben und hatte immer seine mächtige Dogge Kopek bei sich. Und er saß da und spielte leise auf seiner Hirtenflöte, so wie er es heute noch tut. Denn die meiste Zeit hat ein Hirte nicht viel zu tun und es ist Tradition, dass er die Kawall spielt. Die Laute ziehen auch heute noch durch die Stadt, gerade wenn der Wind vom Meer herkommt. Aber er spielt keine Melodien mehr jetzt, wo er den Verstand verloren hat. Wie ihr wisst, haben wir einen Fluss, der das untere Ende unserer Stadt berührt und dann unterhalb des Maidans einen Bogen macht. Er umfließt den Hügel und dann mündet er ins Meer. Der Hügel oberhalb der Stadt ist sehr steil. Dort waren auch die alten lykischen Gräber und das Grab des Heiligen. Dort hüteten Ibrahim und Kopek ihre Ziegen, die von den spärlichen Sträuchern dort oben lebten. Es geht höher und immer höher hinauf, bis man an die winzige Kapelle kommt, wo die Christen nur ein- oder zweimal im Jahr ihre Gottesdienste abhielten und von der keiner weiß, wer sie errichtet hat. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder bergab, nur dass diese Flanke des Hügels in einer sehr steilen Klippe endet, wo es in gerader Linie hinuntergeht bis an den Strand. Man sollte nie im Dunkeln dort oben sein, denn man könnte leicht über die Kante stürzen. Und der Untergrund ist sehr brüchig und viele verstörte Gespenster irren dort umher. Die Gespenster derjenigen, die sich von der Klippe in den Tod gestürzt haben und dafür von Gott verflucht sind. Wegen der Geister, die dort oben hausten, kehrten Ibrahim und Kopek auch stets vor Einbruch der Dunkelheit mit ihren Ziegen zurück. Anderswo bleiben Ziegenhirten oft tagelang draußen. Und nichts außer den Wölfen ängstigt sie. Als Philothei Ibrahim fand, war sie außer Atem und weinte bitterlich. Er saß direkt oberhalb der Klippe, denn er hatte Gerasimos und Drosula und ihren Sohn Mandras entdeckt, die unten am Strand waren und offenbar ihr kleines Fischerboot bereit für eine Ausfahrt machten. Ibrahim wusste nichts davon, dass die Gendarmen gekommen waren und die Christen fortholten. Und er wunderte sich über das, was er sah, und winkte ihnen zu und rief etwas. Aber es war eine sehr hohe Klippe, der Wind pfiff, und sie konnten sich nicht verständigen. Ibrahim wunderte sich, wieso Gerasimos mit Frau und Kind zum Fischen hinausfuhr, denn so etwas tat kein Fischer, und es konnte nur Unglück bringen. Philothei fand also Ibrahim, und sie war, wie gesagt, außer Atem und Tränen überströmt. In ihrer Hast war sie ein paar Mal zwischen Felsen und Dornbüschen gefallen und sie blutete an den Händen und im Gesicht. Ihr Kleid war zerrissen. Sie versuchte ihm zu beschreiben, was im Ort geschah. Und anfangs begriff er es gar nicht, weil es so unglaublich war, dass Gendarmen kamen und ohne Erklärung die Leute abführten. Seit sie 8 Jahre zuvor die Armenier geholt hatten, war so etwas nicht mehr vorgekommen. Er verstand es nicht, weil es so vollkommen unerwartet kam. Und auch wir anderen konnten es uns ja nicht erklären. Ich persönlich verstehe es bis heute nicht, wozu das alles geschehen ist. Philothei wurde immer rasender, so dass Ibrahim gar nicht wusste, wie er sie noch trösten sollte. Und die Erklärung für diese Verzweiflung war, dass sie hin und her gerissen war. Sollte sie mit ihrer Familie fortziehen oder sollte sie mit ihrem Verlobten hierbleiben? Sie konnte sich zwischen den beiden Möglichkeiten nicht entscheiden. Sie war wie Nasreddin Hodja, der beinahe verhungert wäre, als man ihm 2 völlig gleiche Teller mit Kismemesi Kadayef hinstellte und er sich nicht entscheiden konnte, welchen er zuerst essen sollte. Oder Nasreddin Hodjas Esel gelähmt zwischen 2 gleichen Bündeln Heu. Aber solche Vergleiche sind ungehörig bei einer so tragischen Geschichte. Vielleicht könnte man sagen, es war wie der Mann, der gezwungen ist, einen von 2 Zwillingen zu opfern, die er beide gleichermaßen liebt. Philothei war in einer ausweglosen Lage, denn ihr Herz war in 2 exakt gleich große Hälften zerrissen. Und wenn Ibrahim sie auf Knien anflehte, zu bleiben, hatte sie sich schon abgekehrt, um zu gehen, und dann machte sie wieder kehrt und kam zu Ibrahim zurück. So ging es immer und immer wieder, bis eine Art Wahnsinn sie beide packte und keiner mehr wusste, was er überhaupt noch tat und sagte. Ibrahim brüllte, fuchtelte mit den Armen und sie rannte hin und her und stieß kleine Schreie aus. Und Ibrahim sagte, jeder Schrei sei gewesen, als stäche ihm jemand ein Schwert in den Bauch. Und was noch schlimmer war, all diese Aufregung verwirrte den Hund Kopek, der bellte und sie ansprang. Und als Ibrahim wieder auf die Knie gefallen war und sich die Hände an die Schläfen presste, sah er, dass Philothei gefährlich nahe an die Klippe kam. Sie weinte und rang die Hände und merkte gar nicht mehr, wohin sie ging. Eine Panik packte Ibrahim, er sprang auf und wollte sie an ihren Kleidern festhalten, aber er stolperte. Und statt sie zu halten, fiel er gegen sie mit ausgestreckter Hand und sie stürzte rücklings über die Klippe. Im Fallen sah sie ihn an. die schönen Augen weit aufgerissen vor fassungslosem Entsetzen. Und mehr als alles andere hat der Ausdruck in diesen Augen dafür gesorgt, dass Ibrahim nie wieder eine Nacht lang Ruhe fand. Er lag bäuchlings am Rand der Klippe und sah sie in die Tiefe stürzen. Er sagt, es sei ihm vorgekommen, als geschehe es ganz langsam. Sie sei von den Felszacken abgeprallt, als sei es kein Menschenleib, der da fiel, sondern ein Stück Holz. Er sagt, es sei wie eine Ewigkeit gewesen, bis sie von den letzten Felsen fortgeschleudert wurde und am Strand zur Ruhe kam. Nicht weit von der Stelle, wo Drusula und Gerasimos ihr kleines Boot zurechtmachten. Er sagt, die beiden seien zu ihr hingelaufen. Und als Drusula sah, dass es ihre beste Freundin war, die sie von klein auf geliebt hatte, da habe sie sich auf sie geworfen und dann habe sie sie in die Arme genommen, habe sie sanft hin und her gewiegt und ihr das Haar gestreichelt. Dann berührte Gerasimos sie an der Schulter und sagte etwas, und Gerasimos nahm die Tote und trug sie zum Boot. Drusula blickte hinauf zum Rand der Klippe und sah Ibrahim, der zu ihnen heruntersah. Ibrahim sagt, er habe nichts tun können. Es gab keinen Weg zum Strand, und er konnte sich vor Entsetzen nicht rühren. Er sagt, er habe in diesem Augenblick in seinem Innern überhaupt nichts gespürt, denn was er hätte fühlen müssen, wäre so groß gewesen, dass es ihn in zwei gesprengt hätte. Er wäre zersprungen wie ein Topf, der zu Boden fällt, und wäre daran gestorben. Er sagt, Drusula habe winzig ausgesehen, weit fort unten am Strand. Und dann sagt er, habe Drusula ihre Arme erhoben und ihn verflucht. Er sagt, trotz der Entfernung habe er jedes Wort dieses Fluches hören können und werde keines dieser Worte je vergessen. Er sagt, der Fluch sei so entsetzlich, er könne ihn nicht laut wiederholen. Und was der Fluch war, mit dem Drusula ihn belegt hat, hat er mir nie verraten. Er sei sehr lang gewesen. Und Schweiß sei ihm über den Rücken gelaufen, kalt wie Schnee. Er sagt, dieser Fluch habe die Seele aus seinem Leib geholt und sie zerdrückt wie Draht. Und er habe alles Gute aus seinem Körper herausgepresst und die Flamme des Lebens gelöscht. Aber er sagt auch, Drusulas Fluch sei nicht so schwer gewesen wie der, den er im selben Augenblick gegen sich selbst ausstieß. Und was dieser Fluch war, das hat er uns seither Jahr um Jahr deutlicher gezeigt. Den Tag, an dem die Christen uns verließen und Ibrahim zu mir gelaufen kam, werde ich nie vergessen. Er blutete aus vielen Wunden, denn er war auf seinem Weg in die Stadt immer wieder zwischen den Felsen und Gräbern gestürzt. Seine Augen waren so voller Tränen, dass er fast blind war. Er keuchte, man spürte bereits, wie der Wahnsinn ihn zu packen begann. Seine Stimme war verzerrt, gequält. Und als er überhaupt etwas hervorbringen konnte, da waren seine ersten Worte, »Ich habe das Vögelchen umgebracht.« Das waren die Gründe und Ursachen dafür, dass Ibrahim den Verstand verlor. Und es waren die Gründe und Ursachen, warum die liebliche Philothei ihr Leben ließ. Ibrahim, wie gesagt, gab sich selbst die Schuld. Und mittlerweile ist sein Wahnsinn längst so groß, dass ihn keiner mehr von etwas anderem überzeugen könnte. Aber ich für meinen Teil, ich denke, wie ich ebenfalls bereits gesagt habe, dass alles, was geschehen ist, seinen Grund draußen hat. Draußen in der großen Welt. Epilog 5. Mehmet, der Kesselflicker und die neue Kupferschale. Als die Aufregung sich legte und die Christen fort waren, gewöhnten die zurückgebliebenen Einheimischen sich bald daran, ihre ehemaligen Nachbarn Griechen zu nennen. Sie waren nach Griechenland geschickt worden, das stand fest, und nun waren sie Griechen, ob sie wollten oder nicht, auch wenn ihre neuen Landsleute sie oft genug als Türken beschimpften. Das Wort Osmane benutzte niemand mehr, ja, es galt als Beleidigung, bis in späteren Jahren das Pendel, wie es stets geschieht, in die andere Richtung ausschlug und alle Welt erkannte, wie weltoffen und tolerant das Osmanische Reich gewesen war. Anatolien war ein Land der Trauer. 10 Jahre Krieg, zuerst auf dem Balkan, dann gegen die Franken, dann der Unabhängigkeitskrieg gegen die Griechen, hatten Zehntausende von Witwen und Waisen hinterlassen, Zehntausende von Eltern ohne Erben, Zehntausende von Schwestern ohne Brüder. Es war mehr Leid und mehr Entbehrung, als ein Volk verkraften konnte. Und dass das anatolische Volk aus diesem Jammertal noch einmal ans Licht kam, das verdankte es einem Wunder, dem ungeheuren Glück, dass zur rechten Zeit ein zwar eigenwilliger, doch brillanter Mann, Mustafa Kemal, die Geschicke des Landes in die Hand nahm. Seine neueste Anordnung war, dass von nun an jeder einen Nachnamen haben müsse, und sein eigener sei Atatürk. Aber auch um die, die nicht gestorben waren, trauerte das Land. Eskibatsche ging zusehends zugrunde, weil nicht genug griechische Türken gekommen waren, um die Häuser der vertriebenen türkischen Griechen zu bevölkern, und die Neuankömmlinge waren allesamt bettelarm. Manche verlassenen Häuser wurden geplündert, gerade die, bei denen gemunkelt wurde, es sei ein Schatz dort vergraben. Und diejenigen, deren Besitzer sie der Obhut ihrer muslimischen Nachbarn anvertraut hatten, verfielen nun allmählich, weil ja keiner wissen konnte, ob die alten Bewohner nicht eines Tages zurückkehrten. Irgendwann gaben die Balken nach, die Dächer stürzten ein, die Zisternen verstopften und Türen und Fensterläden fielen aus den Angeln. Die schmiedeeisernen Gitter vor den beiden christlichen Beinhäusern rosteten fort und mit den letzten Rippen und Zähnen, die sich noch im Staub fanden, spielten Kinder ihre makabren Spiele. Ja, es war kaum noch jemand da, der überhaupt etwas in Ordnung bringen konnte. Es hatte eine so strenge Arbeitsteilung zwischen den früheren Stadtbewohnern gegeben, dass die Muslime zumindest vorübergehend vollkommen hilflos waren, als die Christen sie verließen. Es gab keinen Apotheker mehr, keinen Arzt, keinen Bankier, keinen Schmied, keinen Schuhmacher, keinen Sattler, keinen Eisenhändler, keinen Farbenhändler, keinen Goldschmied, keinen Steinmetz, keinen Fliesenleger, keinen Kaufmann, keinen Gewürzhändler. Das Volk, das sich ausschließlich dem Herrschen, dem Krieg und der Landwirtschaft gewidmet hatte, stand nun plötzlich ohne Hilfe da. Nur 2 Handwerker gab es noch, Iskender, den Töpfer, der weiterhin schwer unter der entsetzlichen Verwundung litt, die er seinem Lieblingssohn beigebracht hatte, und Mehmet, den Kesselflicker. Mehmet war der Nachfahr von Armeniern, die bereits zu seldschukischer Zeit in die Gegend gekommen waren und den islamischen Glauben angenommen hatten, und schon seit Generationen folgte stets der Sohn auf den Vater als Kesselschmied der Stadt. Mehmet wusste es nicht, aber seine Kunst und die Formen seiner Kessel waren vor 3 Jahrtausenden aus Indien gekommen, und er spürte noch, dass hinter den Ziegen, Greifen, geflügelten Löwen, den Fischen und Hexagrammen, mit denen er seine Schalen, Kochtöpfe und Pulverhörner mit Federdeckel verzierte, eine tiefere Bedeutung steckte. Mehmet war fast der Einzige in seiner Familie, der diese Bilder noch herstellte und etwas von ihrer Bedeutung kannte, denn die Strenggläubigen schufen keine Bilder mehr und verzierten ihre Werke nur noch mit geometrischen Mustern. Mehmet, der Kesselflicker, machte seine Arbeit gern, und es gab nichts anderes, was er tun konnte oder tun wollte, aber auch er musste sich darauf einstellen, dass gut die Hälfte seiner Kunden über Nacht verschwunden war. Seinen Hauptverdienst hatte er stets mit dem Verzinnen von Kupfer- und Messingtöpfen gemacht, und nun musste er feststellen, dass er nicht mehr einfach in seiner Werkstatt bleiben und auf Kundschaft warten konnte, sondern von Ort zu Ort ziehen musste, damit er von seiner Arbeit überhaupt leben konnte. Mit einer einzigen Ausnahme waren alle Wohlhabenden fort, und es gab niemanden mehr, der noch neue Kupferwaren bestellte. Vielleicht ist das nur gut so, dachte er oft bei sich, denn ich wüsste überhaupt nicht, wo ich jetzt noch meine Säuren herbekommen sollte, mein Nisadirpulver, meine Kupferplatten, und Zinn ist auch nicht mehr zu haben. Gott weiß, was ich tun soll, wenn meine Vorräte erschöpft sind. Er hatte sein Kupfer immer aus Smyrna bezogen, in großen, 50 Kilogramm schweren, schwarzen Platten, und das Zinn kam aus einem fernen, geheimnisvollen, barbarischen Land, einem Frankenland, von dem er nur eine äußerst vage Vorstellung hatte und dessen Namen Cornwall lautete. Mehmet hatte nie groß den Wunsch gehabt zu reisen, aber sein kornisches Zinn war etwas ganz Besonderes. Es gab ein geheimnisvolles Knistern von sich, wenn er es erwärmte, und er malte sich aus, wie die schimmernden Stangen von großen, haarigen Händen gerollt wurden, den Händen der kornischen Djinn, die in den Zinngruben unter der Erde hausten und arbeiteten, Gestalten, die vielleicht nur ein Auge hatten oder womöglich auch drei. Das war sein großer Traum. Eines Tages wollte er die Djinn von Cornwall sehen. Einstweilen aber waren seine notgedrungenen Reisen auf die umliegenden Ortschaften beschränkt, wo ebenfalls die Hälfte der Bevölkerung und der Großteil der Handwerker fort war. Er war der einzige Kesselflicker weit und breit und hatte sich einen Esel zugelegt, damit er sich diesen Umstand nach Kräften zunutze machen konnte. Ohne ihn würden sämtliche Töpfe abgenutzt bis aufs pure Kupfer, und dann würden die Leute sich mit ihrem eigenen Essen vergiften. Neuerdings gingen seine Kunden meilenweit, um ihm Töpfe zur Reparatur zu bringen, weil es schon die ersten Kranken in der Familie gab. Manchmal dankte Mehmet Gott dafür, dass die Zinnschicht nur 8 Monate hielt, denn sonst hätte er keine Aussicht gehabt, von seiner Kunst zu leben. Eines Tages kam Rüstem Bey in Mehmets Werkstatt und sah ihm unbemerkt zu, wie er fachmännisch eine Pfanne verzinnte. Er saß an seiner Werkbank, umgeben vom Durcheinander seiner beachtlichen Sammlung von seltsam geformten Hämmern, Ambossen, Vorhaltern und Punzen, sprenkelte das weiße Nisadirpulver auf das Kupfer und fuhr immer wieder mit einem Baumwollbausch darüber. Den Bausch tauchte er in einen Topf mit geschmolzenem Zinn, der auf einem Kohlenbecken vor sich hin blubberte. Rüstem staunte, dass er sich dabei nicht die Finger verbrannte. Als Mehmet fertig war, spürte er, dass ihn jemand beobachtete, und blickte auf. Er erhob sich und ergriff respektvoll die Hand des Aga, führte sie sich an Herz, Lippen und Stirn. Rüstem war der einzige wohlhabende Mann, der im ganzen Distrikt noch blieb, und er war bekannt dafür, dass er seinen Wohlstand nutzte, um damit Arbeit für diejenigen zu schaffen, die in weniger glücklichen Verhältnissen lebten als er. Glück ist ein relativer Begriff, und mit Sicherheit verstand Rüstem Bey sich nicht als glücklich. Alle, mit denen er gern Umgang gepflegt hatte, auch der italienische Offizier, waren fort. Leila Hanem hatte ihn verlassen, und davon blieb eine Leere in seinem Herzen und in seinem Leben. Er glaubte nach wie vor an die Liebe, aber er hatte sich damit abgefunden, dass sie ihm persönlich nicht bestimmt war, dass er selbst niemals Liebe erfahren würde. Schon vor langem hatte er seine verstoßene Frau Tamara bei den weißen Gräbern im Kiefernwald begraben. Er dachte noch oft daran zurück. Es war wie ein Schlag in die Magengrube gewesen, als der Bote aus dem Bordell gekommen war, um ihm zu sagen, dass Tamara Hanem gestorben war, und zu fragen, ob er Anweisungen habe, wie sie mit dem Leichnam verfahren sollten. Sonst würden sie ihn unter Steinen bei den alten Gräbern bestatten. Es hieß, sie sei an der Seuche gestorben, die die Wallfahrer aus Mekka mitbrachten. Aber er wusste im Grunde seines Herzens, dass sie an Gram gestorben war. Und vollends überzeugt war er, als er den Leichnam holte und sah, wie entsetzlich ihr einst so schönes Gesicht verfallen war. Er gab ihr ein anständiges Leichentuch und ein gutes, ehrenhaftes Grab. Er nahm an dem Begräbnis teil, das der neue Imam und seine Gehilfen vollzogen, und spürte Furcht und Trauer wie Stiche im Leib, als sie den Leichnam in die Grube senkten. Er ließ das Grab weiß bemalen, mit Ausnahme des Grabsteins, der die Gestalt einer Tulpe in Grün und Rot bekam. Als er von dem Begräbnis fortging, spürte er wieder die Müdigkeit eines Mannes, der weiß, dass er zu lange gelebt hat. Ein Gefühl, das sich in jedem Lebensalter einstellen kann. Wie viele andere, die zurückblieben, kam Rüstem Bey sich vor, als lebe er in dieser Leere wie ein Gespenst im Land der Gespenster. Heute musste er schon seine Fantasie spielen lassen, wenn er noch einmal das auskosten wollte, was früher ganz gewöhnlicher Alltag gewesen war: das Angelusläuten, die lärmenden, trunkenen christlichen Feiertage, von denen hatte man das Gefühl gehabt, fast jede Woche einer kam, die schiere Vielfalt und Lebensfreude der Stadt, wie sie früher gewesen war. Er für seinen Teil war weiser und resignierter geworden. Er war geschlagen, niedergedrückt vom Leben, aber er hatte seine Würde nie verloren. Er hatte weitergemacht, weil auch er einen Platz im Leben hatte, dem er sich verpflichtet fühlte. Noch immer hatte er keine Kinder, auch wenn er jetzt 3 Geliebte hatte und einmal eine Frau und Leila Hanem gehabt hatte. Das bereitete ihm viel Kummer, und er zweifelte oft an sich. Äußerlich war er sehr verändert. Die muskulöse Erscheinung seiner besten Jahre war verschwunden, auch wenn er nach wie vor kräftig war, und er wirkte deutlich kleiner als zuvor. Die Wangen waren eingefallen, weil er die ersten Zähne verloren hatte, und Haar und Schnurrbart hatten ihre Wanderung von schwarz zu schneeweiß begonnen. Als moderner Mann hatte er Pluderhosen und Schärpe nun ganz abgelegt und trug alle Tage seine fränkischen Kleider. Nur selten steckte er noch einen Dolch und die Pistolen mit den Silbergriffen ein, und seit Mustafa Kemal das Tragen des Fes verboten hatte, weil der Rest der Welt sich darüber lustig machte, trug er einen Filzhut. Er verwahrte seinen Fes in einer Schachtel, und insgeheim holte er ihn gern noch dann und wann hervor und drehte ihn in den Händen, denn irgendwie hatte er immer das Gefühl, war er ohne seinen Fes nicht ganz er selbst. Als Mehmet, der Kesselflicker, ihn in seiner Werkstatt begrüßt hatte, sagte er: »Mehmet Effendi, ich möchte, dass du etwas für mich machst, und ich zahle dir einen ehrlichen Preis dafür.« »Mehr als einen ehrlichen Preis verlange ich nie«, antwortete Mehmet, geschmeichelt, dass Rüstem Bey ihn Effendi genannt hatte, wo er doch nur ein einfacher Handwerker war. »Ich habe etwas im Traum gesehen«, sagte Rüstem Bey. »Mir träumte von einer großen Kupferschale, einer Ekmek-Setsch, wie man sie zum Brotbacken nimmt. Und sie war mit einem Muster verziert. Und als ich am Morgen erwachte, wollte ich genau so eine Schale haben. Ich sehe sie noch vor mir.« »Ich mache sie dir, wenn ich es kann«, sagte Mehmet, und als Rüstem Bey sie ihm beschrieben hatte, rief er: »Aber das sind Schalen, wie sie früher waren. Mein Vater hat solche Schalen gemacht und mein Großvater vor ihm, nur nicht mit sämtlichen Tieren auf einer. Es war auf jeder immer nur eine Figur.« »Dann habe ich sie vielleicht irgendwo gesehen«, sagte Rüstem Bey. »Es kommt oft vor, dass man etwas in Erinnerung behält, ohne es zu merken, und später kann man sich gar nicht mehr erklären, wieso man es im Kopf hat. Aber so habe ich es geträumt und so hätte ich es gern. Alles auf einem großen Blech, wenn du das einrichten kannst. Und da es eine große Schale werden soll, müsstest du doch alle Figuren unterbringen können.« »Ich könnte es jetzt gleich machen«, schlug Mehmet vor, begeistert von der Aufgabe. »Wie lang dauert es?« »Wer weiß, das hängt davon ab, wie gut es gelingt. Es liegt in Gottes Hand.« »Ich bleibe noch ein Weilchen und sehe zu, wie du anfängst«, sagte Rüstem Bey. »So beschäftigt wie früher bin ich nicht mehr.« Mehmet ging zu seinem Stapel von rohen, oxidierten Kupferplatten und ritzte in die oberste einen Kreis, wozu er eine hölzerne Schablone und einen langen, spitzen Stahlgriffel nahm. Er schnitt die Form mit einer riesigen schwarzen Schere aus, die schon seit Generationen in der Familie sein musste, und brachte die Scheibe zu seiner Werkbank. Er schüttete Holzkohlenstaub und ein wenig Öl auf das große Becken, in dem er in einer Ecke seiner Werkstatt stets ein paar Kohlen glimmen hatte, und fachte die Glut an. Weitere Kohlen legte er nach, als die Temperatur stieg. Als er mit der Temperatur zufrieden war, legte er die Kupferscheibe auf das Gitter und wartete, bis sie sich erwärmte. Rüstem Bey sah zu und beneidete ihn um seine Geschicklichkeit und um den Platz in der Welt, den er damit fand. Gewiss, Mehmet war schmutzig, er roch schlecht, gewiss. Sein Gesicht war rot, die Haut rau und schrundig. Seine Hände und Unterarme trugen die Narben der Verbrennungen eines ganzen Lebens, seine Kleider, sogar sein Turban, waren voller Brandlöcher, die Fingernägel waren brüchig, die Hände verschmiert. Aber ebenso gewiss war, dass diese Arbeit Mehmet ein erfülltes Leben bescherte, ein Leben, in dem er das Glück gefunden hatte. Glück und Zufriedenheit waren seine Frau und seine Geliebte, und sie schliefen im selben Bett mit ihm. Allmählich begann das Kupfer zu glühen, und Rüstem Bey trat Schritt um Schritt zurück. Mehmet nahm die glühende Scheibe mit zwei Zangen vom Feuer und legte sie auf vier flache Steine, auf denen sie abkühlen konnte. »Dauert es noch lang?« fragte Rüstem Bey. »Nun, Effendi, man muss es hämmern, was großen Lärm macht, und dann ist es so hart, dass man es wieder neu erhitzen muss bis zur Glut. Und dann kann man es entweder in Wasser tauchen oder man lässt es an der Luft abkühlen. Und danach kann man dann mit den Gravuren beginnen.« »Das heißt, es dauert sehr lange«, fragte Rüstem. »Ich glaube, so viel Zeit habe ich doch nicht.« »Ja, es braucht eine lange Zeit«, erwiderte Mehmet, »aber eine Ewigkeit für uns ist nur ein Augenzwinkern Gottes. Und ein weiter Weg für uns ist eine kurze Strecke für einen Vogel, wenn er Flügel hat.« »Du sprichst in Sprichwörtern, genau wie Iskender der Töpfer«, sagte Rüstem Bey mit einem Lachen. »Aber ich habe nicht die Zeit Gottes. Und allmählich wird es mir zu heiß. Wann soll ich wiederkommen?« »Die Gravur braucht ihre Zeit, wenn du willst, dass sie gut wird.« Ich will, dass sie gut wird, versicherte ihm Rüstem Bey. Dann komme in 3 Tagen zurück, am Abend, kurz bevor der Muezzin zum Gebet ruft. Geduldig wartete Rüstem Bey und kehrte am 3. Tage zurück, um die Stunde des abendlichen Esans, und er fand Mehmet den Kesselflicker schnaufend und stöhnend, wie er energisch einen großen schwarzen Beutel aus Ziegenleder schüttelte. Im ersten Augenblick glaubte er, Mehmet habe den Verstand verloren. »Wasser und Flusssand«, erklärte Mehmet atemlos. »Polieren wie früher. Kann es nicht mit Säure machen. Kaum noch welche da.« Mehmet setzte sich nieder, um zu Atem zu kommen, und drehte sich dann eine dicke Zigarette als Belohnung für seine Mühen. Der schwere Duft von Latakia-Tabak mischte sich mit den Aromen von Kohlefeuer und heißem Metall. Als er wieder einigermaßen bei Kräften war, holte er die große Schale aus dem Ledersack hervor, ging damit zu einem Eimer mit Wasser und wusch sie sorgfältig ab. Einen Moment lang hielt er sie in die Höhe und bewunderte sie, so jungfräulich und makellos, wie sie im Abendlicht schimmerte. Dann wandte er sich zu Rüstem Bey um und reichte sie ihm mit den Worten: »Von meinen Händen gebe ich sie in die deinen, Aga Effendi, und möge es dir zum Glück gereichen.« Rüstem Bey nahm sie andächtig entgegen und spürte ein ganz unbekanntes Gefühl der Freude an diesem Kunstwerk. Die Schale war noch schöner geworden, als er sie im Traum gesehen hatte. Rund um den Rand liefen arabische Schriftzeichen, die er nicht lesen konnte, ein Vers aus dem Koran. Die Mitte bildeten, umkränzt von Girlanden aus Akanthusblättern, 5 Tierdarstellungen. Die erste zeigte einen Adler mit 2 Köpfen, die in entgegengesetzte Richtungen blickten. Die nächsten beiden waren identisch, 2 Gänse, Brust an Brust und Fuß an Fuß. Aber sie hatten den Kopf so weit in den Nacken geworfen, dass sie die Welt und sich selbst auf dem Kopf stehend sahen. Und einander sahen sie überhaupt nicht. Und die 2 letzten Bilder zeigten die schönsten und elegantesten Antilopen, die man sich vorstellen konnte, beide gleich, beide geflügelt, die Schwänze in die Luft gereckt, Huf an Huf und Brust an Brust. Sie hätten Schwestern sein können, Zwillinge von derselben Kuh, doch auch sie sahen einander nicht an, sondern blickten in entgegengesetzte Richtungen, jede nach rückwärts über die Schulter. Epilog 6. Der Epilog von Karatavuk dem Schreiber. Mir ist eben erst etwas wieder eingefallen, was ich eigentlich nie hätte vergessen sollen, gerade wo ich jetzt in dem Haus wohne, das einmal das des ungeliebten Schulmeisters war. Ich saß hier, meine Familie längst im Bett, ein Stoß Papier vor mir und die Feder in der linken Hand, und überlegte, wie ich beginnen sollte. Ich betrachtete den Schein der Öllampe, und da kam mir plötzlich der Schulmeister in den Sinn, der hier die Kinder der Christen unterrichtete, in den letzten Jahren, bevor sie fort mussten. Keiner konnte ihn leiden, aber ich denke mir, dass doch ein Funken Wärme in seinem Herzen war. Und ich musste dabei an eine Geschichte über den Tod denken. Der Tod schickt einem Mann eine Botschaft, die lautet: »Morgen Abend sehen wir uns in Telmessos.« Und der Mann flieht nach Smyrna und glaubt, er habe dem Tod ein Schnippchen geschlagen, und dann geht er durch das armenische Viertel, und wer kommt ihm entgegen? Der Tod. »Das ist ja Glück«, sagt der Tod. »Eigentlich wollte ich mich mit dir in Telmessos treffen, aber dann hatte ich hier noch zu tun. Und nun bist du hier.« Was nur wieder beweist, dass wir unser eigenes Unglück schaffen, immer wenn wir glauben, wir machen etwas besonders gut. Wenn ich darüber nachdenke, geht mir auf, dass ich ja ohne den Schulmeister gar nicht hier säße, während die anderen schlafen, denn er hat meinem Freund Mehmetschik das Lesen und Schreiben beigebracht. Und Mehmetschik brachte es wiederum mir bei. Zu meiner Zeit lernten die muslimischen Jungen nur die ersten Verse des Korans aufsagen, auf Arabisch. Das war unsere ganze Erziehung, und deswegen konnten die Christen uns auch immer übers Ohr hauen. Ich ließ Mehmetschik keine Ruhe, bis er schließlich nachgab, und von da an gingen wir jeden Tag hinauf zu den Felsen, und er unterrichtete mich. Ich muss heute noch lächeln, wenn ich an die verrückten Sachen denke, die wir als Kinder gemacht haben, wie wir zwischen den Felsen umherstreiften, auf unseren Vogelflöten bliesen und auf alles Mögliche pinkelten. Ich wüsste ja gern, ob er immer noch rote Sachen anhat, wenn ihm denn die Flucht gelungen ist. Ich habe noch heute Vogelflöten, die mein Vater gemacht hat, und ich frage mich, ob er wohl die eine noch hat, die ich ihm zum Abschied geschenkt habe, kurz bevor mein eigener Vater mich zum Krüppel schoss. Tja, das änderte den Lauf meines Lebens, denn ein einarmiger Töpfer ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb schreibe ich dies auch mit der linken Hand, welche, wie meine Frau mir erklärt, die Hand des Teufels ist. Nichts Gutes wird aus dem, was man mit der linken macht, sagt sie. Aber das ist nicht wahr, denn jetzt schreibe ich mit der linken Hand und verdiene meinen Lebensunterhalt damit. Aus dem, was ich jetzt hier schreibe, wird allerdings wohl wirklich nichts werden, weder Gutes noch Schlechtes. Doch nicht aus den Gründen, die meine Frau anführt, denn sie denkt wie eine Frau und lebt in der Welt der Frauen. Memetschik hat mir das Schreiben in griechischen Buchstaben beigebracht, mir erklärt, für welche Laute die einzelnen Lettern stehen, und so habe ich meine Muttersprache, das Türkische, in griechischen Zeichen geschrieben. Früher haben das viele getan, aber ich weiß nicht, ob es heute noch jemand macht. Ich habe mir sagen lassen, dass es auf der Insel Rhodos noch üblich ist. Als die Kriege alle vorüber waren, ordnete Gazi Mustafa Kemal Atatürk Pascha an, dass alle das Schreiben in römischen Buchstaben lernen sollten, so wie die Franken schrieben. Und heute kann niemand mehr lesen, was in der alten osmanischen Schrift geschrieben ist. Und was in griechischer Schrift geschrieben ist, kann auch niemand lesen, außer ein paar Leuten wie mir. Und ich ja auch nur, wenn es in türkischer Sprache ist und nicht in griechischer. Außerdem hat Mustafa Kemal angeordnet, dass wir jetzt alle einen Nachnamen haben sollen, und da habe ich mich natürlich Karatavuk genannt. Und somit bin ich nun Abdul Karatavuk Efendi. Letzteres, weil ich schreiben kann, das ist eine Ehre, und das wiederum ist ein Trost. Diese neuen fränkischen Schriftzeichen sind eine gute Sache. Jetzt kann ich schreiben und darauf vertrauen, dass es später jemand lesen kann. Natürlich gibt es auch Fälle, wo man gar nicht will, dass andere es lesen. Wenn ich die griechischen Buchstaben nehme, so wie früher, ist es eine gute Geheimschrift, weil nur ich es lesen kann, es sei denn, jemand macht sich die große Mühe und entziffert es Letter für Letter. So würde ich schreiben, wenn ich etwas zu sagen hätte, von dem ich nicht will, dass andere es erfahren. Aber es sollen ja nur die guten Dinge aus meinem Leben sein, an die man sich später erinnert, und die kann ich meinen Söhnen und meinen Freunden in den Kaffeehäusern selbst erzählen. Wenn ich aber etwas davon aufschriebe, dann würde ich es in den neuen römischen Zeichen tun, damit die Erinnerung nicht verloren geht. Ich habe gehört, dass es eine Sorte Christen gibt, die gehen zu ihrem Priester und sagen ihm alles, was sie an Schlechtem getan haben. Und dann vergibt der Priester es ihnen im Namen Gottes, denn es heißt, Jesus, der Sohn der Maria, habe seinen Jüngern die Kraft verliehen, Sünden zu vergeben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist schon wahr, dass es einem die Last von den Schultern nimmt. Für eine Weile jedenfalls, wenn man seine Untaten einem anderen erzählen kann. Ich kann sie nur dem Papier erzählen. Und Papier vergibt nichts. Zum Glück habe ich jahrelange Übung im Schreiben mit der linken Hand. Anfangs machte es ziemliche Mühe. Und die Schrift sah sehr ungelenk aus, aber jetzt fällt es mir so leicht, dass ich erst aufhöre, wenn das Lampenöl zu teuer wird. Ich schreibe Briefe für die Leute der Stadt. Da gibt es immer etwas zu tun, und manchmal schreibe ich, damit ich die Dinge, die ich erlebt habe, bewältigen kann. Denn es ist besser, man vertraut sich einem Stück Papier an, als dass man es überhaupt nicht herauslässt und dann spürt, wie das schlechte Gewissen nachts an den Eingeweiden nagt wie eine Ratte. Und aus den Kriegsjahren gibt es manches, was mir noch heute ein schlechtes Gewissen macht. Was ich hier aufschreibe, das sind die Dinge, die ich mir Magic erzählen würde, wenn ich wüsste, wo er ist. Es tut mir leid, dass sie dir nicht gestattet haben, als anständiger Soldat für das Reich zu kämpfen. Und auch wenn der Krieg noch so heilig war, finde ich, man hätte denen, die für den Sultan kämpfen wollten, vertrauen sollen. Es gab Araber in Çanakkale, die waren Muslime und kämpften trotzdem nicht. Sie verrieten das Reich und ließen uns im Stich. Andererseits hatten die Franken muslimische Soldaten aus Indien, die erbittert für sie kämpften und für die der Krieg kein Dschihad war. Das beweist doch wohl, dass es Unsinn war, die Christen aus der Armee auszuschließen. Es tut mir leid, dass sie dich ins Arbeitsbataillon gesteckt und dich dort wie einen Sklaven behandelt haben, denn dafür hätte man Strafgefangene nehmen können und nicht Männer, die gern Soldat sein wollen. Es tut mir leid, dass du dadurch deinen Glauben an das Reich verloren hast und als Gesetzloser leben musstest. Und es tut mir leid, dass die Christen nun alle fort sind. Denn vielen von uns war das Bild von Maria, der Mutter Jesu, ein Trost, und die Christen waren fröhlicher als wir. Es ist ein Glück, dass die Muslime, die von Kreta gekommen sind, ein wenig von ihrer Lebenslust mitgebracht haben, aber leider gibt es zu viele scheinheilige alte Männer hier, die uns immerfort predigen, dass es Sünde ist, wenn wir das Leben genießen. Und so verbringen wir zu viel von unserer Zeit damit, dass wir einfach nur dasitzen und grimmig auf den Tod warten. Denn erst nach dem Tod soll uns Vergnügen gestattet sein. Ich habe vieles von dem aufgeschrieben, was ich sonst nach dem Krieg mir Magic erzählt hätte. Und vieles, was ich ihm später noch erzählt hätte, wären nicht das Schicksal und mein Vater dazwischen gekommen. Beim Schreiben habe ich mir vorgestellt, dass ich mit Mimetschik oben an den Felsen sitze, so wie wir dort saßen, bevor mein Vater mit der Flinte kam. Gewiss werden diese Papiere nach meinem Tod gefunden und wer weiß, was dann mit ihnen geschieht. So habe ich mit diesen Aufzeichnungen angefangen. Mein lieber, geliebter Freund, der du nun schon so lange fort bist. Als du nach all den Kriegen zurückkehrtest, da hatte ich mich längst damit abgefunden, dass ich dich nie wiedersehen würde. Deine Familie war fort, nach Gott weiß wohin gebracht, und Leute aus Kreta hatten sich in eurem Haus niedergelassen. Nach und nach wurden diese Leute uns immer ähnlicher, und heute sind sie Türken. Sie haben Türkisch gelernt, gerade die Kinder, aber manchmal reden sie noch Griechisch miteinander, und sie sammeln Schnecken und machen daraus ein Gericht mit Tomaten und Zwiebeln und Reis, und sie singen wunderschöne Lieder und haben einen Tanz, der uns sehr gut gefällt. Und auf Festen bitten wir sie immer, für uns zu tanzen. Mein lieber Mimetschik, du würdest es ihnen nicht übel nehmen, wenn du sie in eurem alten Haus sähest, denn es sind anständige Leute und es geht dort genauso lustig zu wie früher bei euch. Und ich bin sicher, die alten Kreter sehnen sich ebenso nach ihrer Heimat, wie ihr euch nach hier zurücksehnen werdet. Ich weiß, was es heißt, sich nach seinem Zuhause zu sehnen, denn ich war 8 Jahre lang im Krieg und habe meine Jugend und viel von meiner Unschuld verloren in dieser Zeit, wo ich doch Töpfe und Söhne hätte machen sollen. Und als ich zurückkam, da war alles anders geworden. Wer weiß, eines Tages ändert sich vielleicht alles noch einmal und dann sind eure Leute und unsere Leute wieder zusammen. Bis dahin denke ich an euch mit einem Lächeln zurück und ich hoffe, auch ihr habt ein Lächeln auf den Lippen, wenn ihr an uns denkt. Ich lächle auch, wenn ich an das letzte Mal denke, dass wir uns gesehen haben, als du mir erzähltest, dass du der rote Wolf geworden bist. Ich konnte es anfangs gar nicht glauben, als ich die vertrauten Rotkehlchenlaute aus der Ferne hörte, von oben, von den Hügeln. Das klingt doch wie Mimetschiks Vogelflöte, dachte ich bei mir, und die Zeit, als wir noch Kinder waren, kam mir wieder in den Sinn. Und dann dachte ich, dieser Vogelgesang hört gar nicht mehr auf, und ganz wie ein Vogel klingt es nicht. Als ich im Krieg war, habe ich oft dem Gesang der Vögel gelauscht, denn wenn der Schlachtenlärm verstummt und man Glück hat und hinter den Linien in der Reserve ist, womöglich in einem Wäldchen lagert, dann hört man oft die Vögel laut und klar singen, denn sie sagen einander, »Wenn die Leute hier fort sind, dann gehört das Land wieder uns.« Und ich erinnere mich noch, dass man nach der langen Schlacht gegen die Franken, als wir ihre Gräben einnahmen und die Kanonen endlich schwiegen, nichts hörte außer dem Gesang der Vögel. Und nachts hörten wir die Nachtigallen, genau wie hier. Natürlich wusste ich auf Anhieb, dass du das warst, da oben zwischen den Felsen. Und ich war glücklich. Als ich dich wieder sah, wusste ich anfangs gar nicht, was ich sagen sollte. Wie sehr du dich verändert hattest. Du warst braun vom Leben in der Sonne, du trugst einen mächtigen Bart, dein Körper war breit und kräftig und du sahst aus wie ein Räuber, was du ja tatsächlich auch warst, mit Säbel und Pistolen in deiner Schärpe und einem Patronengürtel über der Brust und einer Flinte in der Hand, und um die Stirn trugst du ein rotes Tuch wie einen Turban, und du tratest hinter einem Grab hervor und umarmtest mich. Ich hatte schon so viel von diesem roten Wolf gehört, der ein berüchtigter Räuber und Bandit war, die Geißel aller Gendarmen, aber auf den Gedanken, dass du das warst, war ich nicht gekommen. Ich dachte, du bist mit deiner Familie und den anderen Christen fortgegangen, sagte ich, und du antwortetest, das konnte ich nicht, ich war nicht da, ich war in meinem Versteck. Dann setzten wir uns an einem der alten Gräber nieder und ich begann mit meiner Erzählung davon, was mir alles widerfahren war. Denn wir hatten abgemacht, dass ich zuerst erzähle und dann solltest du an die Reihe kommen und so hätten wir unsere Geschichten getauscht. Daraus ist natürlich nichts geworden, weil wir vorher unterbrochen wurden. Und jetzt habe ich mich doch dagegen entschieden, meine Geschichte als einen langen Brief an dich zu erzählen. Ich habe keine Ahnung, wo du bist und ob du überhaupt noch am Leben bist. Und der Gedanke quält mich, dass ich an dich schreibe und in Wirklichkeit bist du nur noch ein Geist. Was ich stattdessen tun werde, das ist, dass ich mir Leser vorstelle, die ich nicht kenne, und dann beginne ich meine Geschichte noch einmal von vorn. Ich fange an mit: Ich will nicht von meiner Ausbildung erzählen. Diesen Bericht lasse ich zurück und meine Kinder und alle, die sich dafür interessieren, können ihn lesen. Dies hier ist also das letzte Mal, dass ich in einem Brief zu dir spreche, den du nie lesen wirst. Vielleicht erinnerst du dich noch an den Brauch, den Toten eine Botschaft mit einem Vogel zu schicken. Und wie sehr wünschte ich mir, ich hätte einen Vogel, der dir meine Gedanken bringen kann. Du kennst mich gut genug, du kannst dir ausmalen, dass du mir mein ganzes Leben lang gefehlt hast. Und auch heute fehlst du mir noch, wo ich ein alter Mann bin und mein Augenlicht schwindet, wie es uns Schreibern unweigerlich ergeht. Ich habe Frau und Kinder und Enkelkinder, und ich habe miterleben dürfen, wie mein Land neu geboren wird. Heute lassen wir uns von niemandem mehr Angst einjagen. Alles in allem habe ich ein gutes und anständiges Leben geführt und habe mir die Dinge, für die ich mich einst schämte, verziehen. Unsere Stadt ist nach wie vor ein schönes Fleckchen Erde, und die Nachtigallen rauben uns den Schlaf wie eh und je. Die Gendarmen spielen immer noch Tavla auf dem Maidan. Es ist nicht schwer, hier zufrieden zu sein, aber trotzdem fehlst du mir, alter Freund. Und ich hoffe nur, dass es wirklich ein Leben nach dem Tode gibt. Und wenn mein letztes Stündlein kommt, dann werde ich mich darauf freuen, dass wir beide wieder jung sind und wieder in unserem alten Paradies hier leben dürfen, dass wir unsere Vogelflöten mit Wasser füllen, dass wir zwischen den Gräbern umhertollen und mit den Armen wedeln, dass wir uns gegenseitig rufen mit unseren Vogelstimmen. Und ich hoffe auch, dass all jene aus unserer Kindheit, die längst unter der Erde liegen, wieder bei uns sind. Rüstem Bey, Leila Hennem, Ali der Schneebringer, Ali mit der gebrochenen Nase, Mohammed der Blutegelsammler, Charitos und Polixeni, Aisha und Abdulhamid Hodja, Lydia und ihr Mann Pater Christophoros, mein Vater Iskender und meine Mutter Nermin. Und dass wir auch die Gefährten unserer Kindheit wiederfinden, die schöne Philothei, die hässliche Drosula und Ibrahim den Wahnsinnigen. Vielleicht sind sogar Fikret aus Pera und meine anderen Kriegskameraden da und alles wird wieder wie früher sein. Für mich verlöschen die Sterne, alles ist schon weit fort, und ich frage mich, ob du wohl zu den gleichen Einsichten gekommen bist wie ich. Oft ist es zwecklos, etwas zu planen, auch wenn man ganz genau weiß, was man will. Die Zukunft kommt und wirft die Gegenwart über den Haufen, und was danach kommt, stürzt wieder diese um. Erinnerungen verschwimmen und werden zu Verwirrung, und selbst auf die Gefühle des Herzens ist kein Verlass. Du und ich, wir haben uns ausgemalt, dass wir Vögel sind. Und das machte uns glücklich, selbst da noch, als wir mit den Armen flatterten und fliegen wollten und zu Boden stürzten und uns schrunden und blaue Flecken holten. Aber die Wahrheit ist, dass wir Vögel ohne Flügel waren. Du warst ein Rotkehlchen und ich eine Amsel. Andere waren Adler oder Geier oder prächtige Stieglitze, aber Flügel hatte keiner von uns. Für Vögel, die fliegen können, bleibt die Welt immer, wie sie ist. Sie können fliegen, wohin sie wollen, sie wissen nichts von Grenzen. Und wenn sie sich streiten, ist es jedes Mal nur ein kleiner Streit. Aber wir müssen auf der Erde bleiben, ganz egal, wie hoch wir steigen und wie fest wir mit den Armen schlagen. Wir können nicht fliegen, und deshalb sind wir dazu verdammt, immer wieder Dinge zu tun, die nicht gut für uns sind. Weil wir nicht fliegen können, werden wir in Kriege und Schandtaten verstrickt, die wir nie gewollt haben. Und dann, wenn das alles vorüber ist, verstreichen die Jahre, Berge kommen zu Tal, Täler heben sich, Flüsse ändern ihren Lauf und Klippen stürzen ins Meer. Postskriptum. Fethiye im 21. Jahrhundert. Manche erzählen, im Jahr 1913 sei ein furchtloser osmanischer Flieger namens Fethi Bey, stolzer Besitzer eines Blériot-Eindeckers und eines imposanten Schnurrbarts, in die Bucht von Telmessos gestürzt, wo er ein vorzeitiges Ende fand. 1923 nahm Telmessos ihm zu Ehren den neuen Namen Fethi an. Andere erzählen, dass im Jahr 1913 ein furchtloser osmanischer Flieger namens Fethi Bey, stolzer Besitzer eines Blériot-Eindeckers und eines imposanten Schnurrbarts, auf einen Flug von Istanbul nach Kairo gegangen und in Palästina abgestürzt sei. Louis Blériot, weltberühmt nicht nur als erster, der den Ärmelkanal überflog und dafür den Daily Mail-Preis von 1000 Pfund errang, sondern auch für seinen nie übertroffenen Rekord an spektakulären und wunderbarerweise stets überlebten Abstürzen, gestand freimütig und höchst charmant, dass die Drähte, mit denen er die Tragflächen seiner Maschinen verspanne, dem Druck von Turbulenzen nicht standhalten könnten. Die französische Armee stellte ihre Blériot-Eindecker außer Dienst und 1923 benannte die Stadt Telmessos sich in Fethiye um, zu Ehren des ersten osmanischen Piloten, der durch eine Fehlkonstruktion starb. Dritte erzählen, im Jahr 1923 habe die Stadt Telmessos sich zu Ehren eines Fliegers namens Fethi Bey, der bei einem Einsatz im türkischen Unabhängigkeitskrieg ums Leben gekommen war, in Fethiye umbenannt. Da Fethiye so viel wie Eroberung heißt, kann es aber auch sein, dass die Stadt den Namen zu Ehren von Atatürks Vertreibung der Invasionsarmee und der Gründung des modernen türkischen Staats annahm. Persönlichkeit und Todesumstände von Fethi Bey, dem furcht- und glücklosen Flieger, sind für immer verloren in den Widersprüchen dieser schönen Mythen, und die Erinnerung an ihn lebt nur noch im Namen einer freundlichen, bescheidenen Stadt fort, die womöglich nicht einmal nach ihm benannt ist, so dass von Fethi nichts bliebe als ein weiterer Beweis für die Unmöglichkeit aller Geschichtsschreibung. Jeden Dienstag findet in Fethi ein Markt statt, zu beiden Seiten des flachen Kanals, der die klaren Wasser der Berge zum Meer führt. Es ist ein Markt, der anscheinend alle Zeiten überdauert, auf dem alle Nationalitäten sich drängen, auf dem die unglaublichste Mischung aus Touristenkitsch und Dingen für den täglichen Bedarf verkauft wird. Es gibt Obst- und Gemüsestände, Metallwarenstände, die Tische vollgepackt mit Nägeln, Sicheln, Beilen, Stände mit Safran und duftenden Gewürzen, Stände mit Teegeschirr aus Messing, Kaffeemühlen, Kebabspießen, Mörsern mit Stößeln, Stände mit mächtigen Auberginen und prallen Wassermelonen, Stände mit Musikkassetten, aus deren Lautsprechern Popmusik dröhnt, die türkische genauso jämmerlich wie die amerikanische, Stände, an denen Händler wertvolle Teppiche feilbieten, die sie anatolischen Bauern für ein Butterbrot abgekauft haben, Stände mit handgenähten Seidenblusen, Westen, Hüten, Socken, Stände, die die verführerischsten Musikinstrumente feilbieten, mit Einlegearbeiten in geometrischen Mustern verziert, Instrumente, deren Spiel die Türken instinktiv beherrschen, von denen aber westliche Besucher nicht einmal die Theorie begreifen, geschweige denn die Praxis. Viele Händler haben einmal in London oder Berlin gelebt. Billiger als Tesco, rufen sie, besser als Kaufhalle. Kaufen Sie einen, bekommen Sie den zweiten dazu, zahlen Sie nächstes Jahr, Geld ist doch nicht so wichtig. Schauen Sie, Englisch, Deutsch, kommen Sie, schauen Sie, sehr hübsch, sehr billig, beste Ware. Sie feilschen mit Begeisterung, strahlen vor Glück dabei, sind immer in Bewegung und jeder hat auf einem Gaskocher einen Samovar, auf dem es für Sie und für Ihre Kunden einen unerschöpflichen Vorrat an süßem Apfeltee gibt. Ältliche Touristinnen bücken sich über Baumwolltücher, auf denen der schönste Silberschmuck, reich verziert mit prachtvollen Halbedelsteinen, ausgebreitet ist. Junge Männer schlendern von Stand zu Stand auf der Suche nach echten Lacoste-Socken, echten Cartier-Uhren, echten Reebok-Schuhen und echtem Chanel-Parfum. Einheimische Frauen, die ihren Wochenvorrat einkaufen, schimpfen auf die Touristen, zischen einander leise Flüche zu, wenn sie sich mit ihren Körben einen Weg durch die kosmopolitischen Menschenmassen bahnen. Ein Junge bietet beharrlich seine garantiert französischen Duftwässer feil. 10 Pfund die Flasche, ruft er dann. 8 Pfund die Flasche, na gut, 5 Pfund die Flasche. Gut, die Flasche für 1 Pfund, okay, okay, 10 für 1 Pfund. Frauen aus Manchester oder Newcastle kreischen und gackern wie die Hühner, wenn ihr Mann einen Fes aufprobiert. Paare aus Amsterdam und Den Haag, rund und blond und sonnenverbrannt, sehen verblüfft einen dunkelhäutigen Jungen an, der ihnen Jojos in Leuchtfarben oder eine kleine geschnitzte Figur mit einem riesigen Phallus verkaufen will. Polizisten, die gelangweilt den Betrieb beaufsichtigen, rauchen heimlich, die aromatischen Zigaretten in der hohlen Hand hinter dem Rücken verborgen. Ein schlankes, atemberaubend schönes deutsches Mädchen geht vorbei, taufrisch, mit goldenem Haar, bewegt sich so selbstsicher und elegant wie eine Katze zwischen den Ständen und Menschenmassen. Sie trägt ein winziges Top, und die endlos langen Beine verschwinden in knallengen Shorts auf den Pobacken absichtlich eingerissen, so dass sie das feste Alabasterfleisch zur Schau stellt und grenzenlose Wonnen verheißt. Die einheimischen Männer starren ihr fassungslos nach, mit aufgerissenen Augen und offenem Mund, voll abschätziger Sehnsucht und empörtem Verlangen. Nur eine einzige Frau ganz in Schwarz ist zu sehen, verhüllt wie eine Iranerin. Eine zweite ist ebenfalls in Schwarz, aber sie trägt das Kopftuch zu Rock und Shirt. Sie will östlich und westlich zugleich sein. Und es ist nur gut für sie, dass sie kein Englisch kann und nicht weiß, was die nicht gerade dezente und gänzlich unislamische Botschaft auf ihrem T-Shirt bedeutet. Red hot and ready to go. All das ist nichts Besonderes. Es gehört zum Alltag im Städtchen Fethiye, dessen alter Name Telmessos Stadt des Lichts bedeutete. Vorher hatte es Megri geheißen, fernes Land. Das Einzige, was wirklich merkwürdig ist, das Einzige, was auffällt an Fethiye und seinem Markt und an dem ganzen Landstrich Lykien, das ist, dass es keine Griechen dort gibt.